Deutschland ist schön, aber unfreundlich. Und wie immer mit Kindergeschrei und Sirenen. Ja, ich bin eigentlich größeres Publikum gewohnt, ne? Aber bleibt trotzdem dran. Ah, ja. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und heute passend zum Weltkindertag. Komm, leg mal die Schippe weg, René. Komm her ans Mikro. Ja. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und auch herzlich willkommen von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur Folge 121. Yeah. Heute am 19.09.2023. Nein, am 20.09. Scheiße, was hat mir aufgeschrieben? Und da ist er schon, wie immer, vor seiner Ankündigung, der Berufsurlauber schlechthin. Tag, Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, hallo René, hallo Stefan. Moin. Und für einen Urlaub, aber trotzdem schön, wieder hier zu sein. Freue mich auf die Sendung mit euch. Eine wichtige Sache. Ist schön. Happy Birthday to you. Was? Happy Birthday to you. Ja, ist ja schon ein paar Tage her, deswegen nur das halbe Lied. Lieber Stefan. Ach, danke schön. Stefan ist endlich, ja, endlich volljährig. Haben wir ja schon verraten, dass René vergessen hat, mir zu gratulieren? Das Nein, ich habe dir einen Tag später gratuliert. Ach so, ja, lieber spät als nie. Ja, manchmal kommt René halt später, ne? Ja, aber lieber zu spät als zu früh. Hast du mehr vom Tag? Ja, das stimmt. That's what she said. Ja, okay. Lass uns weitermachen. Ich war gerade irritiert. Ich habe gerade überlegt, nehmen wir überhaupt auf? Herzlich willkommen zu eurem Erotik-Podcast. Ja. Und ja, jetzt kommen die besten Tipps von Stefan und Marc. Tipps und Ticks. Und genau. Ich Stefan werde sie und René ausprobieren. Zunächst müssen wir ja wieder sagen, wo wir sind. Ne? Dann muss René einmal einen Schwenk machen und dann. Für alle, die Podcast nur mit den Ohren hören. Es gibt es auch auf Insta als Live-Feed quasi oder auf YouTube und auf Instagram zum Nachgucken. Genau, und deswegen jetzt das Video zum Podcast. Ich mache eine Drehung und zeige, während Stefan die Location beschreibt. Wir sitzen vor einer Bibliothek. Ach ja, die ist hier. Namentlich der Pablo Neruda Bibliothek. Ja, und jetzt für alle. Wer war Pablo Neruda? Der Mann, richtig, der diese Bibliothek ihren Namen gegeben hat. Genau. Ja, dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. War Pablo Neruda nicht auch hier irgendwie am Funkhaus der DDR? War das nicht Pablo Neruda Straße? Nee, das war die Nalepa Straße. Ja, irgendwie so, ne? Verwechsel ich gerade. Okay. Also auf jeden Fall eine Bibliothek und deswegen sitzen wir vor der Bibliothek. Und nicht drin, weil wir dürfen keinen Kraft machen. Wie man in einer Bibliothek Podcast macht, das könnt ihr in Folge, Stefan verlinkt es in den Shownotes. Ja, in der großen Bibliothek. Die große Bücherfolge. Außerdem wäre es heute nicht zielführend gewesen, weil das Wetter ist einfach noch viel zu geil. Wahnsinn, für den 20. René, für den 20. September, ne? Heute. Ja, wir haben 24 Grad aktuell. Wunderbar. Das ist absolut richtig. Und ja, wir sitzen bei strahlend blauem Himmel. Ja. Du vielleicht. Ja. Gut. Er strahlt, aber er ist nicht blau. Dann sagen wir doch mal, Marc ist wieder da. Er war im Urlaub auf Mallorca. Nein, in Deutschland diesmal. So ist es. Dann, it's your turn. Die nächsten 30 Minuten gehören Marc. Wollt ihr das wirklich jetzt schon? Weil dieser Urlaubsbericht könnte etwas umfangreicher werden. Ach, nö, wir machen das so ein bisschen Schmalltalk. Ja, alles klar. Schmalltalk. Schmalltalk. Ja. Also, Stefan, dann greife ich jetzt zu meinen... Du redest doch deine ganze Stunde. Lass mich doch mal fragen, was Stefan letztes Wochenende gemacht hat. Was ich letztes Wochenende gemacht habe? Also das davor. Ach so. Ja, wir haben uns ja 2 Wochen nicht gesehen. War ein bisschen was los. Ein bisschen durch Berlin gereist. Ich habe viele Freunde getroffen. Ja. War viel Essen. Nenn mal Namen. Namen? Ja. Wir brauchen Namen, Adressen, Fotos. Melitta zum Beispiel, eine Tragana, ein Sascha. Wen noch? Ein Thomas. Ein Hardy. Ja. So, und ich gehe jetzt heulen. Achso, und ein René natürlich. Stefan war mich besuchen. Oh, ja. Und wir wollten eigentlich den geilsten Abend unseres Lebens haben. Ja. Und dann haben wir es doch nicht gemacht. Da haben wir nur auf dem Balkon rumgeklüngelt. Ja, war aber nett, fand ich. Statt Wii zu spielen. Ja. Das neue Ding am Techno-Elektronik-Himmel. Ja, ich weiß. Und ich habe es dann alleine gemacht, Stefan. Ich habe die cool. Stefan Raab Wii Version gespielt, ja, und es ist geil. Ja. Schlag den Raab. Welche Wie Teil? In echt. Ich glaube, das ist das erste Spiel gewesen. Okay, gibt ja 3 Stück, glaube ich, ne? Ja. Hat wirklich Spaß. Kann nur empfehlen, wenn ihr eine Wii habt oder euch eine Wii zulegen wollt demnächst, dann unbedingt das Spiel Raab aus der Bibliothek ausleihen, wenn ich es zurückgebracht habe. Gibt die Wii denn überhaupt noch neu zu kaufen? Ja, ich habe, also weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, nein. Die wird ja schon lange nicht mehr produziert. Die ist vergriffener als die PS5. Wie viel kostet die bei eBay? Hat mal einer geguckt? Ich glaube, ein Huni oder so. Ein Huni? Weißt du nicht. Ist aber auch noch recht teuer, finde ich, oder? So eine Wii? Ja, das ist ja auch gut, ne? Also auf jeden Fall, ich fand es geil. Wollte ich nur mal sagen, wir hatten ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen. Wir haben ja sogar eine ganze Folge dieser Wii gewidmet. Das stimmt. Namentlich We Love You. Ja. Da war Marc nicht dabei. Nein. Folge 120. Ja. Richtig. Aufgezeichnet vor 2 Wochen. Die Älteren erinnern sich. Ganz genau, ne? Und das heißt natürlich für mich, schade, weil jetzt muss ich wieder 2,5 Jahre warten, bis ich die Chance habe, René und Vanessa zu sehen. Ich werd einfach mal... Ach so, übrigens. Hallo Hannes. Ach, der Hannes ist da. Ist im Stream. Grüß dich. Und Hannes hat auch eine Wii. Ja, na, wer nicht? Wer nicht? Ja. Ich. Ja, Stefan auch nicht mehr. Die zweite Wii steht nämlich jetzt bei mir. Ich hatte noch nie eine Wii. Ich habe die Leute immer beneidet um sowas, aber die Hochzeit der Konsolen habe ich verpasst und jetzt halt ein Spiele-PC. Jetzt brauche ich so einen Blödsinn. Genau, du gehst ja immer in Raumschiffen irgendwie. Ja. Also in Raumschiffen spielen, nicht in den Raumschiffen. So. Ich gehe immer in den Raumschiffen. Ja. Naja, sagen wir es mal so. Von der einen Hälfte weißt du und die andere halte ich unter Verschluss. Okay, alles klar. Ja. Schön. Also, du hattest also schöne Wochenende mit Freunden. Das freut mich. Ging mir ähnlich. Natürlich waren die Namen alle ausgedacht, weil ich wollte dich ja ein bisschen reinlegen. Aber nein, das war sehr schön, René. Und man muss auch sagen, René, Mann, was für ein Hausmann. Hat seine Gäste verwöhnt. Ja, und das im angezogenen Zustand, weil sonst muss ich das Ganze ohne Bekleidung machen. Okay. Hartes Regime. Frau, ich habe nachher noch einen Witz. Okay, ich habe nachher noch einen Witz dazu. Okay. Der da passt da richtig gut rein. Okay. Pasta. Du hast Pasta gesagt. Pasta? Lustig. Nee. Sono tedesco non parlo italiano. Oh. Parlare. So, komm, jetzt verwirrt mal unsere lieben Zuhörer und Hörerinnen nicht. Ja. Wir machen jetzt einfach... War denn keiner von euch... doch, René war, oder? Nee, warte mal. Den verwechsel ich gerade mit meiner anderen tausenden Bekanntschaften. Ich war nämlich auf dem Tempelhofer Flugfeld. Ja, ich auch. Bei dem Riesendrachenfest. Ja, ich auch. Ja, und jetzt kommt ein Knaller. Leute, es ist nur mein persönlicher Eindruck. Ja. Aber Kai Wegner war vor Ort. Der regierende Bürgermeister von Berlin. So ist es. Von der CDU. Der Mann mit dem schütteren Haar, mit der fleischfarbenen Badekappe. Kann es sein, dass der Eyeliner um die Augen hat? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hörte er sich an diesem Tag, er hat nicht besonders viel gesagt. Und wenn er etwas gesagt hat, dachte ich nur so, Alter, Oktoberfest ist noch nicht. Der schien mir ein bisschen einen im Tee zu haben. Ui. Das mag, wie gesagt, das ist erstmal nur mein persönlicher Eindruck. Das vielleicht hat er auch irgendwelche Medikamente genommen etc. Oder ihm ging es nicht gut. Aber es könnte auch sein, dass er einfach rotzevoll war. Wir wissen es nicht. Berliner halt, war. Meinst du? Hat er einfach eine Berliner Weiße zu. Ja, und wo habt ihr das erfahren? Hier zuerst natürlich, bevor es in den hier großen bei uns Medien meistens. Ich sehe uns schon, zitiert. In nächste der Woche. Tagesschau. Abendschau. Ja. Aber ich war ja auch gewesen. Ich bin ja clevererweise schon um 11 Uhr oder so da gewesen und war mittags schon wieder auf dem Rückweg. Es war so voll gewesen, als ich da war. Mhm. Aber ich habe gehört, später musste die Polizei die Zugänge regeln, weil es so dermaßen voll war. Über 100.000 wurden wohl gezählt. Ja. Wow. So viele wie noch nie. Krass. Ihr wart 2 davon. Ja. Ja, mega. Ja, und? Aber ich muss sagen, der Wind war ein bisschen dürftig. Also es ist nicht viel geflogen und wenn, dann ist es sehr flach geflogen. Und der Radlader konnte nicht komplett aufgestellt werden. Too big for you, sag ich nur. Genau. Das war der Name, der stand an dem. Ach so. Ein für dich, Stefan, der nicht da gewesen ist. Ein Radlader, also ein Bagger, wie man sagen würde, obwohl es kein Bagger ist. Ein Radlader als Luftballon. In Originalgröße würde ich schon sagen, locker. Hm? Wenn nicht sogar drüber. Ja, es gibt sogar noch größere Radlader. Aber das war schon qua Lebensgröße, ja. Ja, okay. Also keine guten Bedingungen. Nee, ich hatte selber auch einen Drachen dabei und die Leine war so ungefähr... Wie redest du denn von Vanessa? Hör doch mal auf. Stimmt, ich hatte 2 Drachen mit dabei. Einen habe ich in die Luft gejagt. Ja. Der Vanessa, andere, der hing an der Strippe. Ja. Nein, Und die Leine hatte einen Winkel von so, ich sag mal, 20 bis 15 Grad. René, der alte Couchschläfer. Ja. Stefan, kann ich bei dir übernachten? Die nächsten Monate? Gerne. Sehr gut, danke. Ja. Ja. Ja, bitte. Krachen. Bitte. Aber es war ja noch ein anderes großes Event gewesen. In Berlin? In Berlin. In Berlin? The Warn Day. Ach ja. Ja, von dem René und ich leider nicht so viel mitgekriegt haben. Da war ich spätestens wach, so schrill war das. Echt? Also, ja. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Du hast ja auch ein relativ neues iPhone, Marc, ne? Ja. Was hast du? Nee, das ist ein 12 Mini. 12 Mini? Aber mit iOS 17 ab heute. Oh. Ich hab halt ein Xer nur oder ein Zehner, wie der Römer zu sagen pflegt. Und bei mir ist nichts passiert. Bei mir auch nicht. Ist nichts passiert. Lag's am Netz? Also... Nein. Interessanterweise haben Tina und ich dasselbe Netz und wir waren gerade bei Kaufland zum Einkaufen, ohne hier Werbung machen zu wollen für Kaufland, weil ja, Einkauf kann ja auch scheiße gewesen sein, weiß man ja nicht. Und vor allen Dingen gibt es vielleicht auch Läden mit mehr günstigen Preisen. Fängt das an zu piepen und Tina so, sag mal, könnt ihr nicht mal irgendeiner hier abschalten? Ja, ja. Und dann bemerkt sie, es war ihr Handy. Okay, welches Netz? Wir sind beide bei O2. Es sollte keine Rolle spielen. Okay, das ist ja ein Netz. Es sollte keine Rolle spielen, richtig. Ja, aber warum haben es nicht alle bekommen? Nur 75%. Was? Ich dachte, der war erfolgreich, der Warntag. Ja, erfolgreich für 75%. So also bei mir kam zuerst die Nina. Ja, das kann ruhig verrecken. Die Nina App. Ja, diese ganzen Apps habe ich gar nicht drauf. Okay, ich auch nicht. Gut, die ging zuerst an. Ja. Gut, also das ist ein privater Betreiber und so, der kümmert sich selbst darum. Aber die offiziellen Sachen, die direkt von den Netzbetreibern über die Mobilfunkanbieter. Hi. Nadine? Quatsch, über die Telefonanbieter. Nadine Engel. Verkäufer. Hallo. Hallo. Kommen sollte, haben einen leider etwas versagt. Ja, aber die Nina-App leitet ja auch nur die offiziellen Warnungen weiter. Ne? Also bei mir war es auch so, das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass wirklich ein schriller Ton kam und der auch nicht aufhörte, erst bis ich eine Taste gedrückt habe sozusagen. Und dann auf dem Bildschirm halt so ein blinkendes Pop-up mit Warnmeldungen und so weiter. Also war schon ganz schön schrill. Hätte ich gern gesehen. Jetzt stell dir mal so einen überfüllten Bus vor. Und es geht gleichzeitig dieser Alarm los bei allen Handys. Man würde ja fast sagen, natürliche Auslese. Ja, quasi. Ja, genau. Marc, wir beide würden die zweite Runde nicht mitspielen. Ja. Tja. Was habt ihr beide? iPhone, ja? Das geht dich einen Scheißdreck an. Ja. Aber ich kenne auch Leute, die ein iPhone... Ja, du, deine Tina hat doch bestimmt ein iPhone. Nein. Siehst du? Da haben wir es. Das liegt doch nicht am iPhone. Natürlich nicht. Lasst uns weitermachen. Aber lassen wir Stefan doch die Illusion. Er macht ja so gerne Phone-Bashing. Da musst du dir halt zwei neue Leute suchen. Ja, zwei neue Freunde. Phone-Shaming, glaube ich, also, ist das. So was ich so an Feedback bekomme, auch im Freundeskreis, hat es diesmal sehr gut funktioniert. Beim letzten Mal, im letzten Jahr, hatten viele das noch nicht. Im letzten Jahr war sowas auch schon? Na klar. Ich habe Radio gehört und bin übers Radio drauf aufmerksam gemacht worden. Gab es auch eine Entwarnung? Weil ich habe im Radio gleichzeitig auch eine Entwarnung gehört. 11.45 Uhr kam, glaube ich, die Entwarnung. Was? Eine Dreiviertelstunde später? Ja, aber das stand ja alles vorher schon fest. Siehst du, im Radio haben sie es in einem Satz erwähnt. Das wurde ja laut und mehrere Tage auch vorher nochmal durch viele Mitteilungen kundgetan. Naja, ich habe die Umfrage noch mitgemacht. Das heißt, die Kritik ist rausgegangen. Sehr gut. Ja. Ja, wenn die von deinem iPhone angekommen ist, dann. Nee, die habe ich ja. Das war eine Webseite. Achso, nein, Gott sei Dank. Stefan, wenn jemand am Boden liegt, nicht noch nachtreten. Das macht man nicht. Noch ein bisschen Salz. Okay, ja, nächstes Jahr wieder, ne? Dann gucken wir mal. Und natürlich für Berlin, shame on you, liebe Hauptstadt. Die neu gebauten Sirenen waren noch nicht in Betrieb. Das wird erst bis Ende des Jahres der Fall sein. Mhm. Okay. Mhm. Na gut. Machen wir weiter. Ja. Was haben wir denn? Ich habe was, das will ich nur anteasern. Ja. Mhm. Oh Gott. Ich habe, darüber sprechen wir nächste Woche, ich habe eine Einladung in den Bundestag bekommen. Ich fahre zusammen mit einem Bus voll Leuten. Mal gucken, das ist gut möglich. Werde ich den ganzen Tag durch die Stadt gekarrt. Vom Bundestag zum Reichstag, das ist ja wahrscheinlich ein Gebäude. Ach, du meinst so eine Hop-on-Hop-off-Tour? Nein, richtig mit einem Bundestagsabgeordneten hat eingeladen. Hm. Ich habe mich beworben, war erfolgreich. Ein Bundestagsabgeordneter? Ja, mit Essen, mit Stadtrundfahrt, politische Spots bei uns im Bezirk angucken. Hm. Im Rahmen welcher Veranstaltung? Nee, das ist die Messages. Get-Together-Tour. Was ist die Message eigentlich? Also kommt aus seinem lokalen Kiez die Einladung. Genau. Okay, verstehe. Ja. Und der will mal sein Arbeitsumfeld euch zeigen. Der Bundestagsabgeordnete, also Kreisvorsitzender im Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg. Oh ja, jetzt hast du mich. Jetzt habe ich dich. Er hat, möchte ihn erstmal noch so lange. Das werden wir dann in der nächsten Folge im Detail. Okay, dann überlegst du, ob die. Und da werde ich alle Infos dazu gibt es dann im nächsten Podcast. Also es lohnt sich, weiterzuhören. Und du kannst natürlich 1+1 mitnehmen. Nee, wurde offiziell mit angemeldet. Achso, nee. Muss leider nicht. Warum können wir das nicht als Podcast dann machen? Ich mache das für uns. Ich nehme Fragen mit. Okay, sehr gut. Ja. Now we're talking. Ja. Sehr gut. Jetzt hat er es verstanden, Herr René. Ja, genau. Das cool, schon mal als Vorankündigung. Mhm. Dann wissen wir ja schon, wo du dein Kreuz beim nächsten Mal machst. Ich habe ja die Partei jetzt nicht genannt. Ja. Aber ich lasse mich natürlich auch nicht bestechen. Richtig. Kommt aufs Essen an. Und passend dazu gibt es dann noch eine Berlin-News aus Berlin. Auch zum Thema. Aber machen wir jetzt Berlin-News? Nee, später. Ja, gut. Ja. Okay. Später? Ja. Du meinst, wir haben nachher noch Zeit? Ja, wir haben die internationalen Berlin-News kommen noch. Ja, genau. Ja, denn aber zack, zack, zack. Ja, Schlag auf. Wir sind so voll heute mit dir. Und dann eine letzte Sache. Ja, was hast du noch? Ich bin in einem Video zu sehen, ich habe es euch ja schon rumgeschickt, für eine ostdeutsche Brauerei auf Instagram. Also müsst ihr selber mal gucken. 35.000 Views aktuell. Hast du uns das rumgeschickt? Ja. Nee. Ich nicht? Ich von nichts. Nee. Es ist sogar getrendet. Naja, nee, das nicht, aber ja. Hast du uns nicht geschickt, du Lump? Ja, denk mal. Okay, dann zeige ich es euch im Anschluss. Ne? Könnt ihr selber mal gucken, vielleicht findet ihr mich ja im Internet. Also, das Rätsel ist, eine ostdeutsche Brauerei. Ja. Und einfach mal auf Insta die Reels angucken. Das mit den 35.000 Views ist dann das Richtige. Ja. Als was? Als Trigger. Kleindarsteller. Als Bierglas. Bierglas. Okay. Ja, du, so. Klar, ich meine, du brauchst natürlich diesen Ruhm nicht, weil du ja schon im Podcast hier berühmt bist. Ja, aber ich habe mal überlegt, vielleicht ist noch eine zweite Schiene ganz gut. Genau. Ich spiele gerne Suffschraube in Bierwerbespots. Genau. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Ist es. Ne? Stefan, sie hatten eigentlich dich angefragt, aber ich habe gesagt, das wäre kein nicht. Großer Trigger. Okay. Du darfst noch nicht. Stimmt, genau. Bin noch zu jung. Lass mal Erwachsenen ran. Gut. Ja, das stimmt. Ja, ich sag nur, ein Stern am Bierhimmel ist aufgegangen mit diesem Video. So, aber lass uns Thema wechseln. Ja, bitte. International Berlin News? Ah, jetzt schon? Ja, was weiß ich wann. Wie gesagt, nachher haben wir keine Zeit mehr. Wegen deinem Urlaubsbericht. Genau. Ach du je. Der Urlaubsbericht. Den blenden wir dann einfach aus. Der so im Anhang dann, der geht ungefähr 2,5 Stunden. Genau. Dürfen wir da Fragen stellen? Müssen wir eine extra Folge von machen. Okay. Na, wollen wir, das ist ja hier nicht die Markshow. Wollen wir internationale Berlin-News machen? Ja. Ja, okay, dann machen wir mal abwechselnd, schnell. Abwechselnd, jeder eine. Jeder eine? Ja, komm. Und Marc denkt sich welche aus, weil der sicherlich keine Berlin-News. Genau. Denkt mir welche aus. Okay, okay, nur als Stichwort 25 Jahre Potsdamer Platz. Ja. Weiter, nächste News. 25, da knüpfe ich doch an. Ja. 2025. Ja. Berlin bekommt einen neuen Feiertag. Aha. Ja, habe ich hier auch. So, Stefan, Hintergründe? 75 Jahre Kriegsende. Ist es im Mai? Ja, am 8. Mai 2025. War das nicht schon mal ein Feiertag? 45. 45 war das Kriegsende. Aber der Feiertag ist 2025. Es soll einmalig. Das ist aber nicht 75 Jahre. Genau, Ach so. Genau, Kriegsende. Ihr Lump. Warte, 45 Jahre. Sind 80? Ja, von 45 bis 25 stimmt, sind 80 Jahre. Stimmt, hast recht, 80. Ja, ich wollte ja gucken, ob ihr aufpasst. Sehr gut. Ah, da steht es ja auch schon dreimal so im Chat. Es ist so gut, dass ich wieder mitmache. Genau. Ja, sehr gut, ne? Gut, dass du da bist. Also, 80 Jahre Kriegsende. Entschuldigung. Am 8. Mai 2025. Und der Berliner Senat hat jetzt beantragt, dass das ein offizieller Feiertag in Berlin wird. Oh, das wir fragen uns, was ist das für ein Scheiß? Warum nicht in ganz Deutschland? Was ist das? Ja, aber guck mal, erstmal müssen wir uns um uns selber kümmern, bevor wir uns um andere kümmern. Ganz ehrlich. Ist Ländersache. Ja, aber dann Feiertagen ist Ländersache. Ja, ist halt trotzdem wieder Müll. Ja, ist halt also, so. Aber wir haben als Berlin ja auch die wenigsten Feiertage, also ist das schon in Ordnung so. So, dann, übrigens, da sind die weinenden Kinder. Nee, Moment, du hattest jetzt die News, jetzt bin ich wieder dran. Ach so, okay. So läuft das nicht. Na? Und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu deinem Politikthema. Berlin will Wählen ab 16 erlauben. Ach du. Zu den Berlin-Wahlen. Das ist ja mal ein Fortschritt. Und da sagen wir, noch in diesem Jahr soll es beschlossen werden. erste Wahl für 16- bzw. 17-Jährige wäre dann 2026. Ja. Berliner Abgeordnetenhauswahl. Wir fragen uns, wählen mit 16, aber strafunmündig erst mit 18 bzw. 21. Strafmündig, nicht strafunmündig. Strafmündig, ja, du hast recht. Voll strafmündig. Voll strafmündig. Das passt nicht. Aber jetzt ist die Frage, Stefan, ist das jetzt eine kleingeistige Einstellung, dass du sagst, junge Menschen sollen nicht wählen dürfen? Oder ist es eigentlich vernünftig? Dürfen sie denn schon mitmachen oder nur wählen? Nee, dürfen wählen. Mitmachen heißt passives Wahlrecht. Nee, mitmachen. Meinst du das? Mit Politik mitmachen. Dann. Ja, das heißt passives Wahlrecht. Sich selber wählen lassen. Nee. Ja, genau. Also hier, ach so, das meinst du. Auf der anderen Seite stehen. Der Amthor ist doch auch gerade erst 12 geworden, oder? Ich glaube schon 13 jetzt. Ja. Der ist 13? Ja. Ja. Keine Haare, sagt aber schon am Bundestag. So ist es. Ja, also da muss noch ein bisschen mehr passieren. Philipp! schön, Philipp. Also an der Stelle sei mal empfohlen, Kurt Krömer, Philipp Amthor, YouTube wird euch glücklich machen. Absolut. Viel Spaß damit. Genau. Dann bist du wieder dran. Ja, ich habe noch eine. Brandenburger Tor. Ja, ist jetzt... bunt. Also Brandenburger Tor ist jetzt bunt. In Farbe. Abrissfertig. Ja. Ich glaube nicht, dass ganz er noch einmal retten ist. Ganz ehrlich, ich komme jetzt mal um die andere Ecke, ja? Ja, bitte. Das Brandenburger Tor steht für Geschichte. Einheit, steht für Freiheit, ist ein Gerät unter Denkmalschutz. Ein Gerät. Und jetzt kommen irgendwelche Leute, weil ihnen der Kleber ausgegangen ist, und schmieren das Ding ein. Kostet übrigens mal locker 35.000 Euro, schätzen sie, das Ding wieder in seinen Ursprungszustand. Und das wird aus dem Staatssäckel bezahlt, sprich, das kostet unsere Steuergelder. Genau. Und ich ziehe meine Steuern hiermit zurück. Und es ist aufwendiger, das zu entfernen, habe ich heute gelesen. Da muss jetzt nochmal eine Spezialfirma ran. Warum? Das ist empfindlicher... Der Sandstein da. Genau, der ist sehr empfindlich. Warum? Und man hofft, dass man das alles ohne Rückstände. Ganz ehrlich, kriegt. Ich glaube ja gar nicht mehr, dass es um das Klimaziel geht, sondern nur noch um Aufmerksamkeit zu nerven. Ja. Ich möchte nicht sagen um Terror, aber es ist schon ziemlich, ziemlich ätzend. Und ich glaube, ich meine, was würde ich machen? Ich würde mich doch vor den Bundestag kleben oder so. Da sind die Leute, an die ich ran will. Oder will ich, Mütter, Väter... Bürger, du willst nerven. Die Bevölkerung sensibilisieren. Sensibilisieren? Ja, für ein global wichtiges Thema. Ganz ehrlich, den meisten Leuten, die ich kenne, denen kommt schon die Galle hoch, wenn die nur das Thema hören. Ja. Ja. Also sensibilisiert ist das nicht. Das ist eher, dass dieses Thema... Du denkst das nur, was sie wollen, was ihre Intention ist. Das Mittel der Wahl ist es nicht. Das haben wir auch schon des Öfteren genannt. Nadine sagt übrigens gerade, das war unnötig. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Äußerung von euch gemeint war oder das Bemalen des Brandenburger Tors. Aber ich nehme an, sie meint das Brandenburger Tor. Ja. Und, Nadine, etwas genauer bitte. Wir freuen uns sehr, dass du mitmachst. Aber wir brauchen hier ganz detaillierten Input. Sie hat zwischendurch schon gesagt, großartig. Ich habe sie, glaube ich, auch klatschen hören. Und sie hat pfft gesagt, was wahrscheinlich so viel heißt wie pfft. Das glaube ich auch. Ja. Heißt übersetzt übrigens so viel wie pfft. Aber, genau. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist der falsche Weg, Leute zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist nicht gut. Mhm. Ja. Das machen andere auch schon falsch. Die AfD macht das auch falsch. Also nerven ist nicht der richtige Weg. Das sieht mir nicht nach einem Dialog aus, sondern nach einem Monolog quasi. Ja. Weil du kannst ja auch gar nicht antworten. Ja. Ja, gut. So ist es. Ach so, wegen dem Feiertag. Das Pfft von Nadine kam wegen dem Feiertag. Ja, des Feiertags. Des Feiertags wegen. okay, lassen wir uns die Stimmung nicht vermiesen von diesem Brandenburger Tor-Thema. Genau. Ich habe noch was. Aber jetzt bin ich ja dran. Ja, jetzt bist du ja wieder Jetzt bin ich ja dran. Ja, cool. Marc, guck schon auf die Uhr. Ja, genau. Wegen seinem Urlaub. Marc, es bleibt noch 10. Schauen wir mal kurz, was haben wir noch? Genau. Ich habe hier noch Berlins neueste Schule. In Neukölln, die Clay-Sekundarschule, ist schon wieder ein Schadensfall, ein Sanierungsfall, denn es gab einen Wassereinbruch. Wassereinbruch, Wassereinbruch. Nagelneu eröffnet, Wassereinbruch, 4 Räume sind gesperrt, so ist das. 1100 Schüler, mehr ohne kann man dazu nicht sagen. Doch, die haben ein Zuhause, aber 4 Räume können jetzt nicht mehr genutzt werden. Okay, das ist tragisch. Ja, aber mehr brauchen wir darüber auch nicht sagen. Okay, dann habe ich bist noch, du dran? Die News hast du wahrscheinlich extra für jemanden eingesprochen. Ach so? Ja, glaube ich. Ja, bitte. Das klang so wie, du kriegst jetzt 10 Euro von irgendjemandem aus Neukölln, weil du die Meldung gesehen hast. Nein. Gut. Ich habe noch eine Meldung, die weitreichender ist und für mehr Leute interessant. Ja, der Spreepark wurde nun endlich von Grün Berlin übernommen und wird bis 2025, nee, 25, damals ja, 25, das wird Jahr der Jahre, wird wieder begehbar gemacht. Eintritt soll wohl 1-3 Euro kosten. No. Ich bin gespannt, was alles übrig gelassen wird, aber ich glaube, einiges soll dort verbleiben, was in der Vergangenheit diesen Spreepark schon geziert hat. Mhm. Ja. Das wäre cool, wenn das wieder so ein schöner Freizeitpark wäre. Das ist eine völlig andere Nummer, darum geht es auch diesmal nicht. Genau. Da geht es erstmal nur darum, das alles so weit zu sichern, dass man die Ruine begehen kann. Dafür wird man etwas Geld bezahlen, damit sich Leute darum kümmern, dass es in dem verwahrlosten Zustand jetzt erstmal bleibt, also, dass es nicht noch weiter, dass es nicht noch baufälliger wird, dass es sicher ist. Grün Berlin räumt den Laden. Also das ist noch nicht die Eröffnung sozusagen, wie es mal geplant ist. So, okay. Weil diese Begehung gibt es doch jetzt schon. Ich weiß nicht, ob es aktuell der Fall ist. Es war, als der Investor da war, konnte man mal da durchlaufen, habe ich auch gemacht. Aber es war ein Ausnahmefall, oder? Nee, da war mal ein Tag auf einer Tür. Das gibt es noch. Da waren nämlich ganz viele Menschen unterwegs. Unser ehemaliger Begleiter, Dirk, der hatte mich nämlich neulich mal angeschrieben. Und Nadine sagt übrigens, wir sollten dann auch einen Podcast im oder über den Spreepark machen. Im Spreepark. Ja, da machen wir bestimmt eine Spezialfolge. Selbst natürlich. Definitiv. Und, übrigens, jetzt ganz kurz nochmal das AfD-Thema, weil da teile ich die Meinung mit Nadine. Ja, die AfD bekommt mehr Stimmen als die Klimakleber. Mhm. Und das ist tatsächlich traurig und erschütternd. Weil die Klimakleber... Die sollten eigentlich mehr Stimmen kriegen. nein. Wir wissen nicht, wo das alles hingeht. Genau. Weder das eine noch das andere. Ja. Gut, Stefan, du bist dran. Berlin News. Ja, ich kann was Statistisches nennen. Marc steht doch immer auf Zahlen. 2 von 3 nein. Berlinern. Nein, pass auf. Die Badesaison ist ja zu Ende gegangen. Ich habe es auch nochmal genutzt. War sehr schön. Letzte Woche. Ich auch. Bei schönstem Wetter. Wie viele Badetote gab es 2023 in Berlin? Na, schätz doch mal. Man hat es ja im Sommer immer wieder in den Nachrichten gehört. Ich sag mal, also wenn jeden Monat 5 Leute gestorben sind im Sommer, das ist schon ganz schön viel, aber ich bin trotzdem bei 10. Ich sage 103. Nein, Quatsch. Nein. 14. Okay, davon 13 männlich. Das habe ich doch gemeint. Ne? 13 männliche. In Brandenburg sind es 19. Und das ist in etwa auf Vorjahresniveau. Und was ich damit sagen will, weiter sensibilisieren. Lernt schwimmen. Richtig. Und René, du erinnerst dich, vielleicht Marc auch, es gab mal eine Zeit, wo die Berliner Bäderbetriebe immer so eine Paten für Schwimmen. Ja, Hose, Darf ich es sagen? Ja, gerne. Stefan hat sowas gemacht. Richtig. Respekt. Ist schon ein paar Jahre Stefan hat einem Kind den Schwimmunterricht ermöglicht von seinem eigenen Taschengeld. Also von dem Kind seinem eigenen Taschengeld. Nicht von Stefans Taschengeld. Habe ich wiedergekriegt vom Kind, genau. Stefan hat sein Taschengeld darauf verwendet, einem Berliner Kind lecker ich mich hier noch voll, Schwimmen beizubringen. Ja. Hast du das Kind jemals kennengelernt? Nein, ach, das war anonym. Das hat man nicht. Man hat es nur eingezahlt. Und es war ja damals auch ein bisschen komisch, weil man hat keine Spendenquittung gekriegt. Oh. Das war so ein bisschen die negative Seite. Aber ich gehe davon aus, dass das alles angekommen ist. Gut, hast du noch eine News, René? Nur noch eine. Die BVG stellt ihr Kundenmagazin BVG Plus ein. Es wird dieses Stück Papier nicht mehr in Papierform gehen. Ja, aber die Zeitschrift an sich wird es noch geben, dann nur dann eben ausschließlich digital. Ja, und ich erwähne das deshalb, weil da ein Trend zu erkennen ist, der sehr langsam, aber offenbar jetzt langsam zunimmt. Aha. Die Eisbären haben ihr Stadionmagazin, der EHC Eisbären, Eishockey Berlin, haben ihr Stadionmagazin auch auf digital umgestellt. Mhm. Ich glaube eisbären.eheft.de. Okay. Also eheft scheint so eine Plattform für digitale Magazine zu sein. Ja. Also, finde ich einen guten Zug, auch wenn ich Papier lieber in der Hand habe, aber wir müssen mit der Zeit gehen, sonst immer weniger gehen wir mit der Zeit. Genau. Ja. Na, sehr gut. Ja, war noch genug Berlin-News, oder nicht? Ja, wir sind ja auch der meiste Berlin-Podcast. Ja. René ist ja auch ein mega Eisbären-Fan geworden, habe ich gehört. Na, also nicht du, du läufst eher mit, aber deine Frauen. Ja, genau. Na? Richtig, war auch letzte Woche bei den Eisbären, übernächste Woche, glaube ich, schon wieder. Ich finde, da fallen viel zu wenig Tore mittlerweile. Das ist nicht wie in Amerika. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ist ja erst die Stimmung ist gut. Ja. So wie hier im Podcast. Hey! Schönes Wetter. Lust, lass uns nochmal. 1, 2, 3. Podcast. Unser, ja, ihr wisst. Unser Schlagungsding. Schönes Wetter hin oder her. Es gibt noch einen kleinen Ausflugstipp. Oh, jetzt. Denn ich war gestern nochmal mit Tina einen kleinen Ausflug gemacht. Und zwar in die Haveltherme. Haveltherme. Das ist ein relativ neues, gibt es erst seit 2 Jahren. Das ist in Werder, also unweit von Potsdam, gibt es die Haveltherme. Und wir können die wirklich uneingeschränkt empfehlen. Wir waren jetzt logischerweise an einem Dienstag da, später Vormittag. Und es war natürlich herrlich leer. Dort gibt es auch besondere Veranstaltungen. Also es gibt einen Sohle-Therme-Bereich, es gibt ein Familienbad und es gibt auch einen ausgewiesenen Saunabereich, der auch selber dann noch einen Draußenbereich hat. Und dort gibt es dann eine besondere Sauna, die ist besonders groß. Und dort finden dann eben auch besondere Veranstaltungen statt. In den Abendstunden relativ regelmäßig. Einfach mal gucken im Internet, Haveltherme. Ich war jetzt, wie gesagt, das erste Mal dort. So eine Veranstaltung würde mich nicht interessieren. Ich mag es nicht, wenn das sowas so überlaufen ist. Aber wie gesagt, es gibt einen textilfreien, einen textilbehafteten Teil. Und da war echt für jeden was dabei. In dem Familien- und Spaßbadbereich hast du sogar Rutschen. Und in dem Sohletherme-Bereich hast du so ein kombiniertes Innen-Außen-Becken. Genauso wie in dem Saunabereich, wo es dann textilfrei ist. Und man ist auch nicht gezwungen, irgendwie den Eintritt für alle Bereiche zu zahlen. Was zahlt man? Wir haben jetzt bezahlt 32,50 pro Person für 4 Stunden. Ui. Du gehst hin und dann sagen sie, okay, pass auf, du kriegst jetzt irgendwie erstmal so ein digitales Armband. Ja. Und du kannst 2 Stunden drin bleiben, dann bezahlst du so und so viel. Ja. Bleibst du ein bisschen länger, bezahlst du für 4 Stunden. Bleibst du noch länger, bezahlst du für den ganzen Tag. Okay. Und dann gibt es, wie gesagt, noch diese 3 Bereiche. Und ich glaube, der kleinste Bereich ist dann der Familienbadbereich. Da gibt es sogar ein richtiges Schwimmbad mit einem 3-Meter-Brett, von dem aus man springen kann. 3 Meter lang? 3 Meter lang und hoch. Ja, okay. Und da kann man richtig so seine Bahn ziehen, richtig schwimmen. Ja. Nicht nur so ein Planschbad. Dann gibt es den nächstgrößeren Bereich, den man dazu buchen kann. Das wäre dann eben die Therme. Und der ganz große Bereich beinhaltet dann noch den Saunabereich. So. Schön. Genug Werbung. Und da hast du deinen Urlaub verbracht, ja? Nein. Wo hast du denn deinen Urlaub verbracht? Jetzt. Oh, Leute, jetzt. Oh. Jetzt kommt der Urlaub. Er holt die Notizen raus. Er holt sein Tagebuch raus. Ja. Hast du dich auswendig gelernt? Was hast du denn letzte Woche? Ich glaube, wir brauchen einen eigenen Teaser dafür, René. Mach mal. Liebe Leute. Marks Urlaubsbericht. Bericht. Oh Gott, ihr seid doch immer. So, Marc, wo warst du denn? Willkommen zu meiner akustischen Dia-Show mit dem Titel Chips. Deutschland ist schön und unfreundlich. Oh. Irgendwann ist ja immer, wa? Den so. Berlinern wird immer nachgesagt, sie wären so ruppig und unfreundlich. Was? Für eine Nach Scheiße. Meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, der Rest der Republik ist genauso beschissen. Oh. Aber das nur am Rande. Warte mal, welches Bundesland beleidigen wir jetzt gerade? Na, alle 6, die ich bereist habe. Oh, du hast 6 Bundesländer bereist? Mallorca auch, ja. Das waren 6 Bundesländer in... Bist du mit Bleifuß durch Deutschland gefahren? Nein, 6 Bundesländer in 10 Tagen. Okay. Namentlich Berlin, Brandenburg, Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Okay, Niedersachsen wurde nicht beleidigt. Wollte ich nur mal Hannover, kurz, ne? Dein Hannover und Osnabrück? Ich sag mal so, ich werde ein bisschen durch Niedersachsen finanziert, deswegen möchte ich an der Stelle Danke sagen, Marc. Wir reisten bei bestem Wetter. Sprich, am ersten Tag, wo wir losgefahren sind, das war ein Sonntag, da ging das schon los, es wurde warm und wärmer und wir waren insgesamt, wie gesagt, 10 Tage unterwegs. Und an einem Mittwoch kamen wir wieder und das war der erste Tag, wo es in Deutschland wieder geregnet hat. Und die Temperaturen fielen. Ja. Aber Sie hörten den kürzesten Urlaubsbericht der Welt. Geh noch weiter, Teil 2. Er ist doch gerade wiedergekommen. Während der Zeit, wo wir unterwegs waren, ich gehe natürlich gleich noch im Detail darauf ein, habe ich nicht einen Mückenstich abgegriffen. Aber gestern zu Hause im Bett, Tina und mich, machte eine einzelne kleine Mücke wahnsinnig. Ich hatte schon Angst, ich würde heute Morgen nicht pünktlich zur Arbeit erscheinen können, weil ich so gerädert wäre. Aber zum Glück haben wir es doch hingekriegt. Und ausgesaugt. Nein, die Mücke hat es überlebt. Ja. Wir haben sie nicht erwischt. So, wir sind im Übrigen über die höchste Autobahnbrücke Deutschlands gefahren. Da gab es dann extra so ein Schild. wäre das Schild nicht da gewesen, hättest du davon nichts gemerkt. Okay. Guckst du nicht auf dein Höhenmesser immer? Du fährst drüber und hast dann so einen Sichtschutz oder so einen akustischen Schutz rechts und links. Das heißt, du hast von der Landschaft überhaupt nichts gesehen. Genau. Nullinger. Du hast auch keinen Seitenwind. Wie heißt die und so wo ist die? Ja. Wir haben keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung? Nein. Keine Ahnung. Also, wir suchen die höchste Autobahnbrücke. Nein, suchen wir nicht, interessiert nicht. Okay, also, unsere erste Station sollte Heidelberg sein. Aber war Heidelberg von Berlin aus doch relativ weit entfernt. Das haben gesagt, na, wir machen mal auf halbem Weg einen Zwischenstopp in Bad Heidelberg. Neustadt an der Saale. Und da müssen wir leider sagen, das hat uns nicht gecatcht. Da haben wir dann einfach gesagt, okay, 2,5 Stunden Fahrt haben wir jetzt hinter uns. Wir machen einfach nochmal 2,5 Stunden. Mhm. Und haben dann den Fahrer gewechselt. Also ich bin angefangen mit Fahren, den hat Tina übernommen. Und dann kamen wir direkt nach Heidelberg. Okay. In Heidelberg gab es ehrlich gesagt nicht so viel zu berichten. Es gibt dort ein schönes Schloss. Da kann man hoch. Da gibt es eine Attraktion. Das ist weder das Schloss selber, das fanden wir relativ langweilig, als vielmehr die Bergbahn, die da hochfährt. Die Heidelbergbahn. Vielleicht heißt sie so. Nein, heißt sie nicht. Hey, okay. Stefan, einfach nur Zwischenrufe, wenn sie auch wirklich konstruktiv sind, irgendetwas zur Sache beizutragen haben. Ja. Ansonsten nicht stören. Das geht alles von eurer Zeit ab. Okay. Ja, Herr Lehrer. So. Diese Bergbahn. Also man stelle sich vor, eine Bahn, die eben so richtig schräg fährt. Was weiß ich, so 50% Steigung oder so. Und das hatte zur Folge, dass die eben auch tatsächlich so schief gebaut ist, die einzelnen, also die zwei Waggons dieser Bahn. Das kennt man doch aber. Ja. Ich habe sowas vielleicht schon mal auf so einem Foto gesehen, aber sowas selbst mal so zu erleben, war wirklich, ja, es war schon angsteinflößend, weil du stehst da drin und du guckst diesen Tunnel da hoch und du siehst, wir haben eine Frage. Du siehst diesen Tunnel und der wird noch steiler. Du fährst von unten los und dann wird der Tunnel noch steiler und denkst so, Alter, kommen wir überhaupt heil da oben an und sind alle sicher. Aber ist der Boden dann noch schräg von der Bahn? Ja, nein, natürlich nicht, Idiot. Nein, entschuldige, ich dachte, die Bahn wäre tatsächlich schräg. Ja, die Bahn ist aber schräg, aber es sind natürlich... Ach, sind ja Sitze. Ach. Nein. Nicht? Nein, es gibt da keine Sitze drin, du stehst da drin, aber du stehst natürlich... Auf Stufen quasi, ne? Ja. Ich google das nach der Sendung. Die Heidelbergbahn. Vielleicht Stefan? Kann ich das nicht richtig. Ja, doch, genau. Du beschreibst es ja gut, finde ich. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Okay, Stefan hatte noch eine Frage. Welchen Antrieb nutzt diese Bahn? Oh, jetzt kommt was glaubst du denn? Düsen? Zahnräder. Nein, mit Zahnräder würde ich auch sagen. Selbst Kette. Natürlich. Genau. Kette und Zahnrad. So wie Gott es gewollt. So wie Gott es schuf. So, eine weitere Attraktion war natürlich die alte Brücke, die über den Neckar geht, weil die ist so aus Stein gemauert und das sind so einzelne Bögen und das ist, die glitzert so wunderbar im Sonnenlicht. Also das ist wir sind noch in so ein Heidelberg? Fotomotiv. Natürlich, sonst hätte ich etwas anderes erwähnt. Mhm. Das ist ganz schön viel für Heidelberg. Findest du? Ja. Na, also viel mehr gab es ehrlich gesagt auch nicht. Also wir waren auch im Apothekenmuseum und in dem Schloss selber, also wie halb verfallen ist. Und da gibt es auch ein Riesenfass, da habe ich Fotos von gemacht, habe ich euch ja geschickt. Ständig. Ja, wir wirklich das größte Holzfass der Welt haben die da reingebaut. Also man muss sich vorstellen, da ist ein steinerner Raum und da ist ein Fass drin und die haben das Fass direkt in den Raum bauen müssen. Mhm. Weil man hätte es nicht reingekriegt. Man kriegt es auch da nie wieder raus. Was ist in diesem Fass drin? Mittlerweile vermutlich gar nichts mehr. Was war da mal drin? Weiß ich nicht, aber ich schätze mal Wein. Ich stelle gute Fragen, wa? Nein. Bier, Wein, Wasser, ja. Aber Wein. Ich möchte allerdings noch sagen, wenn ihr mal in Heidelberg seid, geht gerne mal in die sogenannte Hauptstraße. Das ist die Hauptverkehrsstraße in der Altstadt. Mhm. Viel mehr von Heidelberg haben wir leider nicht gesehen. Liegt also an uns. Warum sind wir in die Hauptstraße? Weil dort gibt es einen Laden, der heißt Extrablatt. Ja. Ich habe ja schon das Magenta auf Mallorca beworben. Jetzt ist das Extrablatt dran. Dort kann man sehr gut essen und trinken. Auch noch in den Abendstunden. Mhm. Allerdings sind Tina und ich auf etwas reingefallen. Achtung, Wir haben dort keine Karte gefunden. Da gab es dann nur so Aushänge, hier gibt es irgendwie Burger und Fritten. Mhm. Und wir sagen, schön, dann gibt es eben heute Abend Burger und Fritten, wenn es nicht andere gibt. Und dann kam der und möchtet ihr was? Naja, zwei Bier und machst uns Burger und Fritten, weil was anderes habt ihr ja nicht. Mhm. Und dann sagt er, nee, wieso, die Karte liegt da auf dem Tisch. Der Laden heißt Extrablatt und der Name ist Programm. Auf dem Tisch liegt eine Zeitung, da steht Extrablatt drauf. Da hätte man aber selber drauf kommen können. Ja. Ja. du musstest die Zeitung aufschlagen und da drin war dann die Karte. Also wenn ihr mal nach Heidelberg fahrt, gerne als Extrablatt, aber lasst euch nicht verarschen. Die Zeitung ist die Menükarte. Fahrt mit dieser komischen Bahn. Oh, Extrablatt ist übrigens eine Kette. Ich würde ja schon fast sagen, wir haben aktuell eine Showpraktikantin. Ja, Nadine, wunderbar. Ja, also Extrablatt ist eine Kette, gibt es also auch in anderen Städten, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wir empfehlen das Extrablatt in Heidelberg. Fahrt mit der Bahn den Berg hoch, guckt euch die Brücke an und dann ab ins Extrablatt. Und dann geht's schon weiter. Und dann zurück ins Auto nach? Nach Rotenburg ob der Tauber. Ja, wer kennt das nicht? Rotenburg, Alter. Wer kennt das nicht? Oh, kennst du die Geschichte zu Rotenburg? Nein, uninteressant. aber du kennst sie doch, oder? Die Geschichte von Rotenburg. Mach. Ich sage nur, hat auch mit Essen zu tun. Okay. Soll ich weitererzählen? Mach doch. Geht alles von eurer Zeit. Wie heißt es, wenn Menschen Menschen essen? Kannibalismus. Ja. Der Kannibale von Rotenburg. Ja. Ja, klar. Damit, ja, gut, das ist eine Geschichte aus unserer Neuzeit. Das hat natürlich nichts damit zu tun, wie die Stadt heißt oder wie sie aufgebaut wurde und etc. Sondern das Besondere an Rotenburg ob der Tauber ist die Altstadt. Die Altstadt ist wie so ein kleines Dörfchen mitten in der Stadt. Mhm. Das Besondere an dieser Altstadt ist nämlich, dass sie die Stadtmauer da wieder aufgebaut haben oder vervollständigt haben. Das heißt, du kommst nur in die Altstadt rein, wenn du durch diese alte Stadtmauer durchgehst. Sie hat so 6-7 Zugänge. So wie es früher war. So wie das früher eben war. Und du kannst auch auf der Stadtmauer fast einmal komplett um die Altstadt rumgehen. Auf dem sogenannten Wehrgang. Das ist eine begehbare Stadtmauer? Ja, die hat einen Wehrgang, das haben wir auch gemacht. Du kannst auch außen lang gehen, das haben wir auch gemacht. Echt, wie lange läuft man denn da rum? Boah, ein Stündchen bist du durch. Oh, ja. Das ist gut. Ja. Na gut. Und dort gibt es viele Fußabstreifer zu sehen. Mhm. Wer nicht weiß, was das ist, einfach mal darauf achten. Vor Hauseingängen sind manchmal so Metallskulpturen. Und also ich habe zum Beispiel einen Dackel gesehen und der Dackel hatte in der Mitte quasi nur so ein Metallbrett, wenn man so will. Metall. Und das ist eigentlich von früher eben gewesen, dass man dort seine... Ein kunstvoll verzierter Fußabstreifer. Ganz genau. Ein absolutes Highlight ist das Kriminalmuseum, weil es nämlich ein altertümliches Kriminalmuseum ist. Das heißt, es erzählt die Geschichte der Rechtsprechung in Deutschland. Und es ist wirklich höchst erschreckend, dass wir erst seit ein paar Jahren ein Rechtsstaat sind, weil vorher war das wirklich, also wie soll ich sagen, da gehörte die Folter einfach zu einem regulären Gerichtsverfahren dazu, weil man wollte ja ein Geständnis haben. Und die Folter war ein durchaus probates Mittel. Aber kommen wir zu etwas Erfreulichem. Wir hatten das Glück, in einer Gaststätte zu landen, die etwas Einzigartiges in der Welt anbietet. Oh. Nämlich die sogenannte Kartoffelpizza. Aha. Also, sie haben einen Teig erfunden. Kartoffelteig? Einen kartoffelbasierten Teig, aus dem sie wirklich eine richtige Pizza machen. Mhm. Die war dann auch mit Kartoffelstückchen noch belegt. Schmeckte grandios, wirklich fantastisch und ist ein Alleinstellungsmerkmal dieses Ladens. Googelt einfach Rotenburg und Kartoffelpizza und ihr landet in dem Laden, dessen Namen ich mir nicht notiert habe. Also bei Rotenburg im Zusammenhang mit Rezepten wäre ich ein bisschen vorsichtig. Um Gottes Willen. Ich sagte Kartoffel, nicht Menschenfleisch. Aber ihr könnt auch Rotenburg und Interview mal googeln. Ich glaube, es ist 1,5 Stunden lang, da erfahrt ihr dann die andere Geschichte, von der Marc jetzt lieber nichts erzählen möchte. Ja. Überhaupt nicht. Also, warum sollen wir nach Rotenburg fahren? Was ist nochmal so cool an Rotenburg? Eines noch. Ach so, das kommt. Also die Kartoffelpizza, die Altstadt mit der kompletten Mauer, das Kriminalmuseum in der Altstadt. Das hört sich interessant an. Und Käthe Wohlfahrt. Wer das noch nicht kennt, das ist eine Kette. Käthe Wohlfahrt. Gibt es in vielen Städten. Also Käthe Wohlfahrt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe wieder Ärger gekriegt von Marc. Du kriegst gleich so oder so. Also mach ruhig. Wer das nicht kennt, Käthe Wohlfahrt hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Spezialgeschäft zur Ausstattung für Weihnachts-Shishi zu sein. Was ist denn Weihnachts-Shishi? Und das wusste ich nicht. Was ist das, was du jedes Jahr verschenkst? Ist das Klimbim oder was? Oder Tante? Ja. Stirümchen und ans Baumhängchen. Ja. Ans Baumhängchen, ja. Und wir sind da reingekommen in den Laden und haben festgestellt, oh, hier gibt es noch eine zweite Etage. Oh, da gibt es sogar noch eine 2,5. Etage. Ja. Und überall stand Unsinn rum. Ja. Und es alles so nur Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Ja. Zu jeder Jahreszeit. Bei 30 was ist, Grad. Wer was das ist noch nicht kennt, Käthe Wohlfahrt, mal googeln, mal hingehen. Haben die auch einen Online-Shop? Weiß ich nicht, aber ich glaube, sowas gibt es auch hier in Berlin. Mhm. Das ist alleine ein Ausflugstipp. Du gehst da rein und wenn man sich für sowas interessiert und vielleicht sogar begeistert und sagt, oh, ich hätte ganz gerne eine besondere Christbaumkugel dieses Jahr, man kann dort Stunden verbringen. Was ist der größte Klimbim, den du da gesehen hast, der dir in Erinnerung geblieben ist? Oder ist es einfach viel zu viel, als dass man da, dass da was rausgestochen hat? Erstens ist es viel zu viel, als dass irgendetwas herausgestochen hätte. Und zweitens, für mich ist das alles Klimbim. Mhm. Ja, mag seinen Weihnachtsbaum wollen wir lieber nicht sehen. Nee. komm der mal, hat wahrscheinlich nicht mal Nadeln dran. Grünau. Und wir reden hier vom Aufstelltag. Rothenburg ob der Tauber war eine Reise wert, aber wir mussten weiter. Welches nach Bundesland sind wir denn? Rothenburg ob der Tauber war schon, das war schon Bayern. Vorher Heidelberg war Baden-Württemberg. Hm. Ah ja, okay. Wir sind jetzt also im Süden Deutschlands angekommen. Ganz weit. Und noch südlicher als Süddeutschland, nämlich Bayern. Ja. Ja. Marc nimmt uns weiter auf die Reise. Nach München. München. Dort, also wir sind mal so gefahren. Minger. Und haben uns dann vor Ort quasi eine Bleibe gesucht, eine Unterbringung gesucht. Und in München hatten wir wirklich eine richtig üble Absteige. Aber, liebes S16 in der Schilderstraße Nummer 16, ihr hattet den größten Komfort. Ihr hattet den größten. Ja, ihr hattet den größten Komfort von allen Zimmern, die wir so gebucht hatten auf unserer Deutschland-Rundreise. Das war Süddeutschland-Rundreise. Wir hatten einen Wasserkocher auf dem Zimmer. Wir hatten einen Balkon. Wir hatten, was war denn noch so besonders? Noch das eine oder andere, was wir woanders eben tatsächlich nicht gekriegt haben. Okay. Hatte ich auch in meinem letzten Hotel. Was habt ihr denn in München Tolles an Sehenswürdigkeiten? Zeitungskästen. Etwas, was in Berlin mittlerweile völlig undenkbar ist. In München, da sind so metallene Kästen, manchmal vier nebeneinander aufgebaut. Ja, und dort steckst du ein kleines Geldstück rein und dann kannst du den aufmachen und kannst dir dort eine Tageszeitung rausnehmen. Machst du 20 Pfennig rein, ne? Und dann kannst du die Tageszeitung rausnehmen. 20 Pfennig. Was auch immer das Zeug kostet, keine Ahnung. Das ist für Berlin, nach meinem bescheidenen Dafürhalten, komplett irrsinnig. Hm. Undenkbar. Ja. In München funktioniert kennt das. Kennt man hier auch nicht, ja. Toll. Finde ich gut. Dafür lieben wir München. Ja. Ja. Und natürlich für seinen englischen Garten. Hm. Das ist übrigens ein Stadtpark des Superlativs. Ach so? Ja. Man kennt den Tiergarten in Berlin, selbstredend. Man kennt den Central Park in New York. Ja. Schon eine Nummer größer. Und der englische Garten in München ist noch ein Stück größer. Ist wohl der größte innerstädtische Park weltweit. Okay. Hat zumindest der Rikscha-Fahrer gesagt. Ja, der muss es wissen. Aber genau. Das heißt, wir waren hier ja auch schon im englischen Garten, ne? Im Tiergarten. Im Tiergarten. Ja, da ist ja nur ein Teilgarten des Tiergartens. Aber genau. Der englische Garten ist in München natürlich auch sehr berühmt. Ja. Ja, allein dafür lohnt es sich schon, nach München zu fahren. Wart ihr mit dem Auto in München unterwegs? Ja, Stefan, die Meldung habe ich gesehen, du bist gleich dran. Wir waren in München wir sind nirgendwo mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir sind öffentlich gefahren. Ja. Habt das Auto am Hotel abgestellt und dann seid ihr öffentlich gefahren, sehr genau. Gut. Ja. In München sehr ist das gut. Etwas schwierig, weil wir waren natürlich in der Innenstadt, weil wir die Wege kurz halten wollten. Und in München ist es so, dass es im Gegensatz zu Berlin nur einen zentralen Anbieter gibt, es gibt da keine Parkvignetten, haben wir zumindest nicht gesehen, aber es gibt ja in Berlin so Parkanbieter, so wie Easy Park oder Joyride, Apps, keine Ahnung, genau. So Apps, über die du dann digital parken kannst. Ja, kannst zur Parkuhr gehen, kannst sagen, ja, hast 2 Euro, jetzt gib mir den Zettel und dann darf ich da eine halbe Stunde stehen. Ja. Oder wie teuer das auch immer ist. Oder du hast sowas wie Easy Park, das ist zumindest die App, die ich jetzt irgendwie kenne. Und dann stellt man das da ein. Und in München gibt es nur eine zentrale App für ganz München, was einerseits ganz toll ist, andererseits war die Bedienung etwas schwierig, aber eine wirklich ganz zauberhafte Polizistin, ich würde fast sagen eine Kontaktbereichsbeamte, die zumindest gerade in der Nähe war, hat sich wirklich locker 20 Minuten Zeit genommen und hat mich dabei begleitet, wie ich mich da angemeldet habe, mich dann zertifiziert habe und dann da noch Bankdaten hinterlegen etc. und so weiter. Und keine 20 Minuten und 2 Liter Schweiß später war es auch schon erledigt und wir konnten unser Auto dort tatsächlich 2 Tage stehen lassen. Das haben wir. Und ansonsten haben wir Wege tatsächlich ausschließlich zu Fuß zurückgelegt. Oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Oder auch mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt es dort die Streifenkarten in München? München ist ja auch in Zonen eingeteilt und dann gab es irgendwie so eine Streifenkarte Ende der 90er, Anfang der 2000er. Die hast du dann so weit umgeknickt, wie viele Streifen du fährst und dann gelocht. Ah. Ich erinnere mich nur noch dunkel dran. Keine Ahnung, in München sind wir nicht mit den Öffis gefahren. Ach so, okay. Aber wir haben eine Stadtrundfahrt mit per Hop-on, Hop-off gemacht. Dieser Anbieter, der auch in Berlin ist mit den roten Bussen, den gibt es ja weltweit. Bin ich in Spanien, Malaga auch mitgefahren. Ja. Ja, wir hatten cool. In München zwar die blauen Busse, aber letzten Endes ist das alter Wein in neuen Schläuchen. Ist nur die Farbe. Genau. Naja. Ja. Ich wollte fragen, ob du nicht das Oktoberfest erwischt hast. Stimmt. Wir waren tatsächlich dort. Theresienwiese? Aber wir waren an der Theresienwiese und wir sind einmal außen rum gegangen, weil sie waren in den letzten Zügen der Vorbereitung für die Wiesen. Das heißt, ich habe auch da ein paar Fotos gemacht und ich glaube, ein Foto habe ich euch geschickt, nämlich vom Haupteingang der Wiesen. Das heißt, als wir da waren, waren die Wiesen noch nicht. Was vermutlich auch gar nicht so schlecht war, weil wenn die Wiesen ist, dann ist München noch voller, noch hektischer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und für uns war der Aufenthalt in München quasi eine kleine Unterbrechung unseres Urlaubs, weil du hast sofort wieder den Schritt der vielen, du wirst auch hektisch und unruhig. Großstadt. Hast sofort wieder dieses Großstadtgefühl und wir waren beide froh, als wir München wieder in den Rücken kehrten. Nichts gegen diese Stadt an sich, die hat viele schöne Seiten und hat ordentlich was zu bieten. Aber für uns war es dann einfach zu hektisch. Noch kurz zurück zum Englischen Garten. Dort natürlich das Highlight, die Isar wird teilweise dorthin umgeleitet. Wer es nicht weiß, ist ein Fluss in München. Genau. Und dort natürlich das absolute Highlight, die stehende Welle. Wo die Surfer Welle. Aus aller Welt hinkommen, um zu jeder Jahres- und Tages- und Nachtzeit dort eben zu surfen. Auf ein paar Metern hin und her. War cool. Auf der Isar. Ja, nicht auf der Isar, sondern auf diesem Kanal, der von der Isar in den künstlich, Englischen Garten. Künstlich erzeugt sozusagen, ganz damit genau. Man das machen kann. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, zwei Leute zu grüßen, nämlich Anja und Sarah. Die eine wohnt in München, die andere fährt nach München. Aufs Oktoberfest. Oh Zopfis. Ja, bitte, weiter. So, das war eine kleine Werbeunterbrechung. Jetzt geht es weiter mit Marc in der Deutschland-Tournee. Ja, genau. Wir sind noch immer in München. Wie gesagt, wir haben eine Rikscha-Tour durch den Englischen Garten gemacht. Dort habe ich gelernt, der Englische Garten ist unterteilt in einen nördlichen und einen südlichen Bereich, die ungefähr beide gleich groß sind. Der nördliche Bereich ist quasi tot. Das ist ein ganz normaler Park. Und der südliche Bereich, da tobt das Leben. So. Und der Rikscha-Fahrer hat uns auch nur den südlichen Teil gezeigt. Ich habe mich schon gewundert, warum das nur eine halbe Stunde dauert. Ich denke, das ist so groß. Ja, der Park insgesamt, aber der südliche Teil war dann eben nur halb so groß. Okay. Okay, Viktualienmarkt haben wir uns auch angeguckt. War okay, aber war jetzt nicht so der Burner, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Erwartungen waren einfach zu groß. Und vor allen Dingen wurde Tina im Vorfeld gesagt, wenn du in München bist, dann musst du da auf jeden Fall mal eine Brezel essen. Das ist ja ganz was anderes als zum Beispiel in Berlin. Und dann ist sie dort hingegangen auf den Viktualienmarkt und hat sich dort eine Riesenbrezel geholt. Ich hatte gerade zuvor ein Teilchen gegessen, also etwas Süßes zum Frühstück quasi, weil es im Hotel ja nichts gab. Egal, liebes S16, war trotzdem schön bei euch. Die Sache mit dem Geruch, da müsst ihr nochmal, aber ansonsten alles top. Und diese Riesenbrezel wollte sie dann mit mir teilen und wir mussten beide feststellen, war eine Brezel, so wie du sie hier auch kriegst. Also nichts dafür Besonderes. Lohnt es sich nicht. Dahin zu fahren, egal. Weißt du, warum Ostfriesen keine Brezeln essen? Weil sie den Knoten nicht aufkriegen. Ja, genau. Aber deswegen gibt es jetzt auch Brezeln mit Klettverschluss, habe ich neulich gelesen, auf der Newsseite Postillon. Ist nicht eher ein Blondinen? Ja, egal. Hattet ihr das nicht schon in der letzten Folge hinreichend behandelt? Ich habe sie gehört. Okay, es ging weiter nach Passau. Ja. Aber nicht sofort. Weil wir haben festgestellt, Passau ist ja wieder so ein Ding, wo man keine preisgünstige Unterkunft kriegt. Also haben wir die Not zur Tugend gemacht und sind einfach quasi ein paar Kilometer früher von der Autobahn runter nach Vilshofen. Vilshofen? Vilshofen. Dort hatten wir eine ganz zauberhafte Unterbringung in der eine dieser Hauptstraßen dort. Dort durften wir nämlich einen Spielmannzug sehen. Und zwar nicht nur einen, sondern es waren richtig viele Leute, 450 Leute oder so, die da, also aus aller Herren Länder hätte ich mal gesagt, aber aus verschiedenen Ortschaften kamen jetzt Spielmannzüge nach Vilshofen, weil es dort dann sowas wie so ein Festival gab. Da hast du irgendwie, 20, 30 Spielmannzüge gehabt, Die einmal die Straße rauf und runter. Ich habe das auch irgendwie im Video festgehalten. Das kann ich auch gerne mal posten im Nachgang zu diesem Podcast. Das war eben Blasmusik, muss man mögen. Aber es war mal was Besonderes. Ja. So was sieht man nicht jeden Tag. Und unsere Unterbringung dort war auch der Knaller, hi Susi, weil es war nicht einfach nur ein Zimmer, das war quasi eine eigene Wohnung. So mit eigenem Zugang, so mit Vorraum, mit eigenem Lichthof, wo man sogar drin rauchen konnte. Das Zimmer an sich war auch groß genug, das war der Knaller. In Vilshofen zu übernächtigen war vor allen Dingen auch deswegen ein Glücksgriff, weil dort hat man einen Anschluss an die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, was ihr hier gerade veranstaltet mit dem Handy. Na jedenfalls, wir konnten in Vilshofen übernachten und konnten dann mit der Bahn eine Station nach Passau reinfahren. Das hat die ganze Reise nach Passau natürlich noch viel angenehmer und komfortabler gemacht. Mhm. Kommen wir direkt zu Passau. Das Örtchen dort, glaube ich, ist nur gebaut worden, damit Leute kommen und Fotos machen. Ah. Also wirklich. Also du kommst mit dem Zug dort an, dann bist du direkt auf so einer Halbinsel, wo sich die Passauer Altstadt befindet. Und diese Altstadt befindet sich zwischen der Donau und dem Inn. Dann gibt es noch ein drittes Flüsschen namens Ilz. Und diese drei Flüsse, die treffen sich dort quasi in Passau. Und vor dieser Landzunge, vor dieser Halbinsel, da mischen sich der helle Inn, der ist deswegen so hell, weil er Gletscherwasser mitbringt, was sehr sandig ist, und die Donau, die von der Ilz ein paar Meter zuvor abgedunkelt wurde, weil die Ilz nämlich durch ein Moorgebiet fließt, kommen also das dunkle Wasser der Donau und das helle Wasser vom Inn kommen dort zusammen und es ist ein mördermäßiges Naturschauspiel. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja voll nach einem Naturschauspiel. Ja. Gab's da? Ich erinnere mich an meinen Erdkundeunterricht früher. Oh. Da gab es da so einen Spruch irgendwie. Wie hießen die vier Flüsse, die in die Donau fließen? D-d-d-d-d-d und Inn fließen in die Donau rin. Richtig. Iller, Lech, Isar, Inn fließen in die Donau rin. Irgendwie so. Und die Ilz? Wo sind da die Ilz? Ja, keine Ahnung. Da fehlt doch die Ilz. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nur ein Strömchen. Aber du konntest dich auch erinnern. Ich kann mich auch erinnern an den Ende des Reims. So. Wir verlassen Passau. Ja. Nein. Nein. Es gibt zu Passau noch ein bisschen was zu sagen. Nämlich, wenn man das volle Panorama genießen will, dann geht man hoch auf die Feste Oberhaus. Das ist so eine alte Burganlage auf der Donauseite von Passau. Dort kraxelt man hoch. Dort gibt es auch einen Aufstieg. Man kann dort, man kann nicht ganz mit dem Auto bis ganz da oben fahren. Na, jedenfalls gibt es dort ein Schildchen, das habe ich euch, glaube ich, auch geschickt, euch beiden erstmal privat. Und zwar gibt es dort eine Steigung von sagenhaften 22%. Wir haben einen. Das ist ungefähr so. Das ist ungefähr wie der Drache, den ich. 22%? Das ist richtig. Das ist die Hälfte von 45%. Ja, das ist richtig steil. Das ist doch nicht steil. Ja. Also 90 Grad sind so. Wie viel Prozent sind das? 90. Nein. Nee, das sind 90 Grad, das sind 100%. Ja. Ich muss ja umrechnen. Wie rechnet man denn Prozent in Grad um? Ein einfacher Dreisatz. Das zeige ich dir off air. Hättest du mal in Mathe aufgepasst. Okay. Aber wir kennen ja René. Ich habe hinten gesessen. Dann vergessen wir doch einfach die Zahlen, sondern glaub mir, wenn ich sage, das war richtig steil. Definitiv. Du konntest nicht so laufen, sondern es war so, du musst so fast wie Treppen steigen. Da musste man schon die Füße heben. Und da war ein etwas älterer Herr, der mit seiner ebenso älteren Dame irgendwie mit dem Auto hochzufahren gedachte. Mhm. Und irgendwann blieb er aber stehen, weil er offensichtlich der Gang, den er eingelegt hatte, war der zu falsche. Hoch. Er wollte irgendwie mit dem vierten Gang da hoch. Mhm. Und selbst im dritten hat der Autowagen gesagt, Keule, ohne PS läuft dir mal gar nichts. Mhm. Und er hat nicht runtergeschaltet und dann blieb er irgendwann stehen und hat es nicht geschafft, den Wagen da hochzukriegen. Dann stand dummerweise schon ein Wagen hinter ihm, was auch schon... Da möchte man nicht dahinter stehen. Nee. Ja, genau. Immer schön und es bremsen. War auch kurz vor Absturz. Mhm. Am Ende ging die Geschichte selbstredend gut aus, aber es war schon ein Abenteuer an sich. Na, jedenfalls von dort oben hatte man einen wunderbaren Blick über die Stadt. Normalerweise hätte man dort Eintritt bezahlt, aber es war gerade Tag des offenen Denkmals, das kann ich noch sagen. War es deutschlandweit? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte davon auch was gehört in Berlin. Ja, das ist immer mal. Kann sein, dass das in mehreren Ländern dann gleichzeitig ist. Stefan recherchiert das und wird das in der nächsten Folge natürlich nachreichen. Okay, der letzte Fakt. Willst du jetzt nach Passau fahren, um Tag des offenen Denkmals zu haben? Letzter Fakt über Passau. Kletterst unter euch. Das machen wir. Ich kann warten. Ich habe Zeit. Letzter Fakt. Genau, letzter Fakt. Also, man ist schon in München gewesen und in Heidelberg und Rotenburg und hat sich vielleicht die eine oder andere Kirche angeguckt. Und dann Passau. Und dann Passau. Also in München, da geht man vielleicht mal in die Frauenkirche, also in den Dom zu München und schaut sich mal an, wie viel Shishi die da so eingebaut haben, wie viele Fresken und Ornamente und Stuck. Und der Bruder von Ali und Rudimente. Ja. Ornamente. Richtig. Oder was weiß ich, irgendwie Gemälde etc. Und dann kommst du und dann kommst du nach Passau und denkst, Alter, ich glaube, hier steht die Mutter aller Doms. Mhm. Ist es so? Ja. Ja. Also so vollgepackt. Ich war mal in Neuzelle in Brandenburg. Und das kleine Kirchlein in einem Kloster dort, Kloster Neuzelle, das war schon ziemlich vollgepackt. Ja, aber Passau schlägt bisher echt alles, was ich gesehen habe. Mhm. Ja, mega. So, von da aus sollte es eigentlich weitergehen nach Bamberg. Das wäre dann die letzte Station gewesen. Ist das nicht aber die Bierhauptstadt? Bamberg. Keine Ahnung. Wie gesagt, das haben wir uns auf die Liste geschrieben für quasi das nächste Mal. Mhm. Weil wir sind nicht nach Bamberg gefahren, weil wir hatten die Schnauze voll von Bayern. Oh, das habt ihr jetzt nicht gehört. Anja, das hast du jetzt doch nicht gehört. Doch, das habt ihr gehört. Bayern, wir hatten die Schnauze voll. Liegt nicht an euch, lag an uns. Okay. Gut, dass es noch gesagt wollte ich immer mal sagen. Übrigens, gerade die Info aus dem Chat, Neuzelle liegt in Brandenburg. Ja, hat er doch gesagt. Da habe ich gerade gezwinkert. Ach so, okay. Das hat er nicht gesagt, er weiß es ja selber nicht. Doch, ich habe es gesagt. Ja, ja? Aber sorry, ist ja nicht so schlimm. Gut. Entschuldigung, ich war dabei. Ja. Nein, gut, dass ihr das auch noch mal bestätigt. War auch gerade verunsichert. Vielen Dank. Bamberg nächstes Mal, wir hatten genug von Bayern. Ja. Und stattdessen wollten wir nach Thüringen. Mal eine schöne Thüringer Rostbratwurst essen, so echte. Und die Leute sollen auch sehr nett sein in Thüringen. Wie gesagt, in Bayern, ihr wart nicht so nett, wie ich mir das gewünscht hätte. Vielleicht wart ihr alle schon genervt, weil die Wiese bald wieder anfängt. Scheiß Touristen. Oder weil die internationale Automobilausstellung gerade zu der Zeit waren, als wir da waren. Jedenfalls, die kommen schon wieder, keine Sorge. Hm. Vielleicht war das auch eine Drohung. Mal gucken. Na, jedenfalls, wir wollten dann nach Gera. Und in Gera gab es aber auch mal wieder kein Zimmer zu einem erträglichen Preis. Das lag diesmal daran, dass es in einem der größeren Hotels eine Havarie gab. Mhm. Und das führte dazu, dass sie 200 weitere Zimmer brauchten. Und die mussten sie jetzt in Gera ihre Leute, ja genau, war Gera einfach voll. Die ganzen preiswerten Sachen waren weg und haben gesagt, okay, vielleicht das nächste Mal. Und dann haben wir geguckt auf der Karte, was Ibsen hier so in der Nähe, was so einigermaßen interessant aussieht. Wir haben uns nicht mehr die Mühe gemacht zu googeln, was hinter dem entsprechenden Namen steckt, sondern haben einfach nur gesehen, Zeitz. Z-E-I-T-Z. Mhm. Zeitz. Da sind wir da angefahren. War dann leider nicht mehr Thüringen. Sondern? Das war dann schon Sachsen-Anhalt. Das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Aber Zeitz ist wirklich eine zauberhafte, kleine, nette Stadt an... Mein Gott, wie hieß denn dieses Bächlein dort? Hab's vergessen. Na egal, kann ich noch nachreichen. Jedenfalls, die Moritzburg und seinem Schlossgarten war sehr nett. Das Freibad, was wir an unserem letzten Tag dort irgendwie genießen wollten, hatte schon zu. Das Hallenbad hatte aber noch nicht offen. Wie schlecht kann man organisiert sein, Liebeszeit? Montags ist dort Ruhetag. So da kommt mal ein Berliner vorbei und schimpft gleich. Wirklich? Montags ist dort Ruhetag, was okay ist. Hier in Deutschland, hier in Berlin ist auch bei vielen Geschäften Montags Ruhetag. Ja. Nur, dass du es hier in Berlin nicht merkst, weil es einfach so wahnsinnig groß und wahnsinniges Überangebot gibt. Aber bei euch hat man einfach, ich mach's kurz, geschlossen. Es gab nur einen einzigen Laden, wo wir abends mal noch was essen konnten. Ja. In der gesamten beschissenen Kleinstadt. Das war ein bisschen schade, aber gut. Zurzeit kann ich noch sagen, wie gesagt, das ist ein nettes kleines Städtchen. Allerdings, du hast locker 30% Leerstand. Hm. Zeitz ist quasi eine Geisterstadt oder entwickelt sich zumindest dahin. Sie hat mal 50.000 Einwohner, komplett überaltert. Die Jungen, die wandern dort alle die ab. Die Jungen sind da 60. Es gab da viel ansässige Industrie, gerade zu DDR-Zeiten. Da wurde viel interessantes Zeug irgendwie hergestellt. Was genau habe ich jetzt schon wieder vergessen. Nach der Wende hat sich dort eine neue Industrie angesiedelt, allem voran Südzucker. Aber die konnten das alles nicht auffangen. Und die Stadt hat da sehr drunter gelitten, bis zum heutigen Tag. der jetzige Oberbürgermeister der CDU, der hat einen AfD-Politiker beerbt, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will eigentlich nur sagen, der hat sich jetzt endlich mal auf die Fahne geschrieben, ein bisschen das Angebot attraktiver zu machen, vor allen Dingen für junge Leute, um dafür zu sorgen, dass es wieder etwas Zuzug gibt. Ja. Von den ursprünglich 50.000 haben sie jetzt 30.000 noch gerade so gehalten, aber auch nur deswegen, weil sie ein bisschen was eingemeindet haben, ein paar Dörfer drumherum. Ansonsten wäre es wahrscheinlich noch weniger. Es ist kein schöner Anblick dort, weil, wie gesagt, wahnsinnig viel Leerstand. Dort kriegst du eine 100 Quadratmeter Wohnung gekauft für 8.000 Euro. Boah. Wollte ich gerade sagen, ja. Was kann man sich ja ein Haus kaufen? Ja, ja, aber was will man dann? Ey, da kann man einen neuen Stamm gründen, wenn da noch keiner ist. Stamm? Ja. Was ziehen wir drei dahin? Stamm? So eine eigene... wie nennt man es? Eine eigene Bevölkerung halt. So einen eigenen Stammbaum aufbauen. Ja. Aber liebes Zeitz, alles Gute für euch. Ja. Aber das, Stefan und ich sind auf dem Weg. Ja, das Beispiel von Marc, das steht ja sozusagen übergreifend für viele Regionen oder kleine Städte im Osten. Der ehemaligen DDR. Genau. Ja, ist leider so. Ne? Hat sich nicht viel getan. Ja. So, Marc. Das war's von meinem... Du bist in Zeitz geendet. Und dann nach Berlin gefahren. Und dann sind wir wieder nach Berlin. Und rückblickend muss ich sagen... 5 Ortschaften in 10 Tagen ist definitiv zu viel. Nichts gegen Zeitz, aber wir hätten so oder so nach der vierten Station hätten wir abbrechen sollen, also 7-8 Tage, dann reicht's auch. Mhm. Weil es ist sehr, sehr intensiv. Du hast so viele Eindrücke, du musst viele Fotos machen, weil wenn du in der dritten Ortschaft angekommen bist, kannst du dich an die zweite oder geschweige denn an die erste Ortschaft, wo du warst, kaum noch erinnern. Mhm. Weil die Eindrücke sind so vielfältig. Ja, würde ich doch mal sagen, Applaus für Marc. Ja, Dankeschön. Das war Marcs Deutschland-Tour. Ja, damit haben wir schon einen Namen kompakt. Für den Podcast. Marc Tour? Deutschland-Tour. Deutschland-Tour. Nicht Deutschland-Ticket, sondern Deutschland-Tour. Ich hätte gesagt, akustische Diashow. Ist auch was? Ja. Aber oder wir wollen uns nicht jetzt in der Sendung streiten. Genau. Lass uns das genau. danach machen. Streiten vor allen Dingen. Genau. Aufkeulen. Ich habe übrigens gerade auf Instagram einen Button gedrückt und jetzt steht da, du hast Ocean Mecca zugewunken. Cool, ne? Ocean Mecca? Ja, ist. Wer auch immer das ist, einer unserer Zuschauer. Ich habe dem zugewunken, mit dem Handy hier. Guck, habe ich auf den Knopf gedrückt. Wahnsinn. Lass es nicht fallen, mein Handy. Nee, ist alles teuer. Gut. Ich habe einen kräftigen Händedruck. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, fand ich. Und ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Alles andere, wir haben ja viel dazugelernt. Alles andere als ein Erholungsurlaub, ne? Sagt man. Danach brauchen wir erstmal Urlaub vom Urlaub. Ja. Wollte ich gerade sagen. Aber mittlerweile alles wieder top. Okay. Na, wie gesagt, ich war in der Therme, in der Havel-Therme. Die habe ich wieder runtergebracht. Jetzt können wir euch ein Geheimnis verraten. Dieser ganze Urlaub war eigentlich nur, damit wir Material für einen Podcast haben. Ja. Und alte Quatschbacke. Nein, wunderschön. Also vielleicht haben wir den einen oder anderen inspiriert, auch mal dorthin zu fahren. Bayern. Nee, er hat doch 5 Bundesländer genannt. Ja, 6. Man 6 kann sogar? Es ja verbinden. 6. Berlin zählt nicht. Doch, Berlin war ist ein Bundesland. Auch noch. Ja, aber das ist seine Heimat. Ja. Ist trotzdem eine Reise wert. Ja gut. Hallo? Das ist ja auch der einzige Grund. Du weißt doch gar nicht, wo der Podcast überall gehört wird, hier in Sprockhövel und richtig, in Timbuktu Süd. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. So ist Warte es. Warte mal. Marc, altes Haus. BG Marc. Was? BG Marc. Da jemand schreibt im Chat, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir sind auch auf Instagram live, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Ja. Und immer immer in den geraden Wochen. In den geraden Wochen sind wir mittwochs... Ja. Zeigt seine App die 38. KW. Sind wir mittwochs immer live auf Insta. Okay. Und an den ungeraden Montagen... Kommen wir raus. Also an den ungeraden Wochen, montags, kommen wir raus. Auf Spotify. Quatsch, ich so viele, aber geht alle von unserer Seite. Da schreibt ein Mensch im Chat. Ocean Mecca. Ich weiß jetzt nicht, wer Ocean Mecca ist, aber auf jeden Fall liebe Grüße. Mark. Vielen Dank. Ja. BG, was heißt das? Beste Grüße. Beste Grüße. Job schreibt man mit J, ne? Was? Okay. Gut. Wir kommen jetzt sofort und ohne weitere Umschweife zum Witzbattle, bevor sich René noch tot kommt. Wir zum Witzbattle. Echt? Wie weit sind wir denn? Hat der einen aufgepasst? Oder die internationalen Berlin-News noch gar nicht gehabt. Das waren jetzt schon 2 Stunden. 2 Stunden schon rum. Wir sind bei 1 Stunde und 10 Minuten. Also, okay, naja. Puh, Gott sei Dank. BG haben wir denn noch was? Nix mit Job oder so. Sondern? Beste Grüße. Ja, waren wir doch richtig. Von Marc Jordan. Jordan. Jordan. Mark Jordan, alte Hütte. Jetzt macht's Klick. Long time no see. Ja, wollt ihr kurz ein bisschen grüß alleine dich. So miteinander? Ein bisschen sehr gerne, ja. In Separé, geht mal kurz in Separé. Ja, schön. Ja. Siehst du, so sieht man sich wieder. Also, Mark Podcast ist verbindet. Etwas älter geworden, seit wollt ihr euch das letzte Mal gesehen habt. Euch hinquatschen oder nein. Content produzieren? Wir produzieren Content. Wir müssen noch ein bisschen interagieren, sonst würden wir das doch hier nicht so... Ah, okay, okay. Gut, nein. Dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit. Okay, es geht weiter mit Content. Okay. Hast du... immer wenn ich irgendwas sage, wird das Gegenteil gemacht. Das ist... Herrlich. Ich glaube, nein. Deswegen mache ich das hier nicht. Wir können nur gar nicht so schnell Haken schlagen. Er hat deinen Urlaubsbericht gerade richtig abgewertet. Jetzt kommt Content. Das hat er doch selber gesagt. Ja, passt schon. So, ich habe Content. Habt ihr mal, wusstet ihr, dass Dieter Hallervorden einen Sohn hat? Ja. Und der heißt? Hallervorden. Ja, und mit Vornamen? Alter, lass mich... Da muss man bloß zum Schlossparktheater gehen. Sag mal dort den Anfangsbuchstaben, dann sagst Jot. Jochen. Nee. Ich gebe dir noch einen weiteren Buchstaben. Johannes Hallervorden. Ja. Johannes Hallervorden. Und was ich da so erstaunlich finde, ist, dass der fast die identische Stimme von Dieter Hallervorden hat. Und er sieht ihm auch krass. Noch ähnlich. Ja. Findest du? Finde ich gar nicht. Finde ich volle Kanne. Man hört ihn im Radio. Dadurch ist er mir, ich denke, was, der Hallervorden im Radio? Und dann habe ich gemerkt, das ist der Sohn vom Hallervorden. Weißt du, woran man den Alten von dem Jungen unterscheiden kann? Am Alter. Nee, wenn sie so machen. Macht der so? Der lacht doch nicht wirklich so. Der Hallervorden? Der Sohn. Nein, deswegen kann man ihn nicht unterscheiden. Die lachen beide nicht so, aber wenn sie es dann täten, so. Könnte man sie daran unterscheiden. Okay, aber sehr gut. Nur einen. So, weiter geht's mit Content. Geht's weiter mit Content? Da weiß ich nicht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Na, keine. Ich meine, die Leute, die wollen ja auch irgendwann ins Bett. Ach so, stimmt, hast du recht. Heute nicht, Junge. Ja, was ganz Aktuelles, was wir auch vor ein paar Wochen schon berichtet haben. Jugendwort des Jahres, die Top 3 steht fest. Es steht jetzt fest. Oh, deswegen Gott. Nur kurz, Goofy, ja. NPC und Side-Eye. Das sind die drei, was, die noch sag offen mal, sind. Was, letztes habe ich nicht verstanden. Side-Eye? Ja, also der Seitenblick um... hast du mich geside-eyed, Stefan? Hast du mich gerade geside-eyed? Verachtung, Missbilligung, würde man damit ausdrücken. Na? Das sieht dann ungefähr so aus, René. Das ist geside-eyed? Richtig. Ja. Stefan ghostet mich übrigens. Ja. Natürlich. Also letztendlich sind... Nicht alle. Auch NPC ist ja abwertend. Was heißt das? NPC? Non-personal character. Non-playable character. Was heißt das? Ich kann dir sagen... Das ist ins Deutsche übersetzen, bitte. Also wenn ich jetzt zu Marc sagen würde, weil guck dir den NPC mal an. Dann heißt das, du hast keine Persönlichkeit. Und woran machst du das fest? Du bist unwichtig, soll das heißen. Ach so, das ist ein Nobody. Ja, es ist auf jeden Fall eine Form der Beleidigung, der Herabwürdigung. Ja. Kann man nicht so beleidigen, dass der andere es versteht? Macht doch viel mehr Sinn. Das ist halt beim Jugendwort schwierig. Ne? Also, um das abzuhaken, bis 11. Oktober kann man jetzt wählen und alle unter 20... Nein, bis zum 11. Oktober. Bis zum 11. Oktober? Entschuldigung. Ja, da haben wir es wieder. Genau, alle unter 20-Jährigen können das jetzt wählen und die Entscheidung fällt am... Wie, das ist nur unter 20-Jährigen? 22. Oktober. Es ist Jugendwort. Woran wird es festgemacht? Muss man sein Geburtstag eingeben? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, aber bestimmt. Wann haben Sie Geburtstag? Genau. Ja, genau. So wie auf jeder Erotikseite. Wann haben Sie Geburtstag? Genau. Und dann kannst du nur die letzten 18 Jahre wählen. Und die Kinder wissen, wenn man 1911 eingibt, ist man auf jeden Fall safe drin. Ach so, okay. Na gut. Verstehe. Hast du noch was, René? Oder Marc? Ja, Witzbattle. Wollen wir schon? Ja, nee, dann mach doch noch, Stefan. Na, ich weiß nicht. Habe ich noch was? Ja, mach mal deine 5 Minuten. Die kriegen das heute nicht hier noch die Wehen. Merkt ihr das? Naja, wir müssen die Waage halt auch ausgleichen. Nö, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Nee, komm, dann, ich glaube auch, wir wollen ja noch einen weiteren machen. Nächste Woche, übernächste Woche. Ah ja, stimmt, genau. Ja, dann lass mal lieber zu den wichtigen Dingen kommen. Okay. Ich darf vorausschicken. Ja. Ich habe heute ausschließlich... Bayern-basierte Witze. Das war mir klar, Witze. Nachdem du dort unterwegs warst. Mir war das nicht klar, aber es hat sich so ergeben. Das heißt, ich werde mich heute ein wenig in bayerischem Dialekt versuchen, weil die Sachen sind teilweise ja so geschrieben. Es möchte sich bitte keiner zurückgesetzt fühlen oder sonst irgendwas. Das soll keine Herabwürdigung Bayerns oder eurer Mundart sein. Mhm. Wir versuchen ja nur auf Teufel komm raus ein wenig Frohsinn. Ja. In den Podcast und vor allen zu bringen. Dingen auch international, ne? Ja, absolut. Natürlich. Dann würde ich sagen, Feuerfrei. Marc, ja, du hast schon so geteasert, dann schieß doch mal dein Pulver. Papa, ich hab mich verliebt. Ja, mein Sohn, in wen denn? Ich mag's nicht sagen. Ja, sag schon, in die Marie. Nee, ja, mein, in die Eva vielleicht. Nee, Papa. Etwa in die Zensi? Nee, Papa, in den Sepp. In den Sepp, aber der ist doch evangelisch. Das habe ich noch verstanden. Ja. Ja. Also, ich habe es ja schon angekündigt. Bitte, René. Genau, jetzt walk the talk, sag ich noch. Ich verstehe gar nicht, warum manche Männer zu Dominas gehen, um sich erniedrigen zu lassen. Ich lege einfach die Handtücher falsch zusammen und warte, bis meine Frau das sieht. Lifehack. Ne? Ja. So. Stimmt, das war gar kein Witz, das war ein Lifehack. Ja. Und ja. Wieder 100 Euro gespart. Sehr gut. Ja, dann meine Witze heute mit Deutsche Bahnbezug, also passt ja auch zum Urlaub. Ne? Mhm. Machen wir mal mit einem ganz einfachen, starten wir. Ich verstehe nicht, warum die Deutsche Bahn so viele Schulden hat. Hier liegt doch überall Schotter. Ja, der war gut, den haben wir noch nie gehört. Wirklich gut. Einen Witz zu finden nach 120 Folgen, den ich noch nicht gehört habe. Ja. Das passiert dir nicht oft, Stefan. Das stimmt. Marc, Round 2. Sehr gerne. Grüße an Marc. Marc Lau. Lau. Marc Lau, ja, Hallöchen. Auch heute wieder mit live dabei, ne? Ja. Eine Berlinerin geht während ihres Wiesenbesuchs ins Winzerer Fahndl. Doch, ein kleines Bier, beauftragt sie die Kellnerin. Die Wiesenbedienung schaut die Preußin an und antwortet freundlich, aber bestimmt: Wissen Sie was? Kämen Sie wieder, wenn Sie einen richtigen Durst haben. Wegen des kleinen Biers. Ja, wir wissen, dass die Bayern größere Gläser haben als da gab es doch vor ein paar Folgen von dir mal so einen Witz mit einem Kölner und Spanier irgendwas, ne? Wenn, ne, wenn ihr keinen Alkohol bestellt, bestell ich auch keinen. Richtig. Ja. Kannst du dich erinnern, gell? Ja, Folge 3. Ja. René, bitte, dein genau. Witz. Also, zwei Freundinnen unterhalten sich. Wenn man einen Mann... Ach nee. Wenn man einen Mann verstehen möchte, muss man auch wie ein Mann denken. Und die andere so, hä? Und sie... Genau. Genau der richtige Anfang. Sehr gut. So, jetzt kommt ein richtig langer Witz. Lehnt euch zurück. Ich hoffe, der ist gut. Das ist kein guter Anfang. Pass auf. Ein Papa kocht in der Küche und hört seinen 8-jährigen Sohn im Wohnzimmer furchtbar fluchen. Er schaut nach und sieht, wie der junge Mann mit seiner neuen Eisenbahn spielt. Alle verflucht bescheuerten Typen, die an dieser Missgeburt vom Bahnhof aussteigen wollen, schwingt eure fetten Ärsche endlich aus dem Zug. Und alle idiotischen Schwachköpfe, die hier einsteigen, beeilt euch gefälligst, ihr lahmen Penner. Der Vater ist empört und sagt zu seinem Sohn, du gehst sofort für 2 Stunden auf dein Zimmer. In unserem Haus wird nicht so geflucht. Nach den 2 Stunden darfst du wieder mit dem Zug spielen. Aber nur, wenn du eine höflichere Sprache benutzt. 2 Stunden später hört der Papa seinen Sohn wieder mit der Bahn spielen. Alle Fahrgäste, die hier aussteigen, bitte vergessen Sie keine Gepäckstücke im Zug. Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn gereist sind. Unsere neuen Fahrgästen, die hier einsteigen, wünschen wir eine angenehme Reise. Der Vater freut sich über seine erfolgreiche Erziehungsmaßnahme, als er den Jungen dann noch schimpfen hört. Und alle, die wegen der 2-stündigen Verspätung angepisst sind, beschweren sich bitte bei dem verfluchten Arschloch in der Küche. So habt ihr ja selten gelacht bei meinen Witzen, das freut mich. Stefan, na, ich bin begeistert. Noch mal anhören. Ja, musst du dir nochmal, mit denen nachher der erklären. War zu lang für dich, ne? Der war zu lang. Kannst du ja nochmal durchlesen, hier, da steht's. Aber Marc hat einen kürzeren. Ich hab... Marc hat einen kürzeren. Witz, bitte. Ja, Achtung, ja, Dialekt. Bayern? Dialekt. In 3, 2, 1. Fragt ein Junge einen Bayern, wie sagt ihr in Bayern eigentlich zu einem Laternenpfahl? Sagt der Bayer, Laternenpfahl. Und du? Der Junge, ich sage nichts, ich gehe einfach dran vorbei. Ah, das ist gut, gefällt mir. Okay, ich habe neulich übrigens eine fette Maus mit einem Knüppel erschlagen. Das fanden die anderen Leute im Disneyland nicht so lustig. Oh, der war nochmal, der hat es nochmal rausgerissen, ja. Aber darf man da jetzt? Weil die Rechte an Mickey Mouse etc. sind doch alle erloschen. Darf jetzt jeder rauskloppen, wie er lustig ist. Ach so? Ey, ab morgen gibt es meine eigene Mickey Mouse. Schön. Stefan. Okay. Mickey Maus im Freudenhaus, Teil 1. Gezeichnet von René. Genau. So ist es. Text genau. Und Grafik und Farbe von René. Ja. So, mein dritter Witz. Fragt der Sohn seine Mama. Mama, weißt du, welcher Zug die meiste Verspätung hat? Die Mutter überlegt lange und sagt dann schlicht, sorry, nein, weiß ich nicht. Na, der, den du mir letztes Jahr zu Weihnachten versprochen hast. Ja. Stefan, du hast sehr viel Prosa heute in deinen Witzen. Ja. Bin ich sehr stolz drauf. So kennen wir dich ja gar nicht. Genau. Ja, ja. Wie wäre es mit einem? Ich habe noch einen Bonuswitz. Ja, ich auch. Immer. Ich nicht. Bin raus für heute. Haha. Übrigens, ihr hört es, Blaulicht im Podcast gehört ja dazu. Tradition ist Tradition. Blaulicht und Kindergeschrei. Wir alles bei uns. Blaulicht und Kindergeschrei. Gibt's alles für lau. Wir gucken mal. Übrigens, Mannschaftswagen. Das war ein schwarzes Polizeiauto. Dann war es keine Polizei, dann war es Bundespolizei oder. Wir sind hier im Abschnitt 51. Ah. Ist ja nicht weit weg vom letzten. Friedrichshain. Ja. Gut, aber Marc, dein vierter lustiger Witz. Ja, genau, mein letzter Witz für heute mit lautet Dialekt? Wie folgt. Okay. Das werde ich nie hinkriegen. Ein Bayer wird von einem Journalisten gefragt, was halten Sie für die beste Erfindung der Welt? Ja, mal, das ist die Thermosflaschen, gell? Und warum das? Ja, mal, wissen Sie, im Winter, da macht mein Weib in der Früh heißen Kaffee rein und am Abend ist der immer noch heiß. Jo, und im Sommer, da macht mein Weib in der Früh kalten Saft rein und obens ist der dann immer noch kalt. Ja, verstehen Sie? Woher zum Teufel weiß die Thermoskanne nur, wann es Winter und wann es Sommer ist? Na? Ja, sehr gut. Marc, hast du die eigentlich so aufgeschrieben, wie du gesprochen hast? Klar. Oder stehen die in Hochdeutsch da, die Witze? Nee, die stehen tatsächlich so da. Ein Bayer wird von einem Journalisten gefragt. Was halten Sie für... Achso, warte mal, das ist ja... Jo Mai, das ist die Thermoschflasche. Ja, man kann das besser auf jeden Fall. Okay, Achtung, ich habe auch noch einen Bonuswitz. Ja. Ich habe gerade Bananen gekauft. What? Ich dachte, die gibt's nur in krumm. Ja. Okay. Über den bin ich auch gestolpert. Ich habe noch einen Bonus-Bonus-Witz. Ja. Eigentlich müsste ich ja mal wieder die Bude sauber machen, aber ich habe noch nie auf einem Grabstein gelesen, er hatte eine saubere Wohnung. Ja, das ist ein Argument, ne? Das ist ein Argument. Ja, gut. Deswegen habe ich dir auch zum Übrigens, weil Marc Lau die Frage stellt im Chat zur Sendung. Und er zwar? Fragt, ihr seid auch keine Fußballer, oder? Nein. Ach ja, ich kann das beantworten, denn aktuell. Aktuell heißt es. Ach, läuft gerade Fußball? Es läuft gerade Fußball. Ich muss weg. Wie spät haben wir es? 19 Uhr. Ja, natürlich. 5 Minuten vor dem Hosenknopf. Ja. Wenn du rennst, dann schaffst du noch. Eben hat das Spiel angefangen. Was Real Madrid gegen 1. FC Union Berlin in der Champions League. Der erste Auftritt in der Königsklasse für die Eisernen. Aber wir beeilen uns. Also Marc, um deine Frage zu beantworten. Ja, wir sind genau wie du auch keine Fußballer. Genau. Ja. Und war ja dann eine scheiß Idee, um die Uhrzeit an diesem Tag aufzuzeichnen. Ich wollte es nicht sagen. Deutschland nochmal? Union spielt gegen Real Madrid. Ja. Union ist die Königlichen. In der Champions League. Ja, habe ich gerade gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Entschuldige, das geht immer hier rein und da raus. Genau, ich merke schon. Ich kann ja durchgucken. So, noch nunmehr eine Stunde und 25 Minuten. Stefan schneidet das ja eh wieder zurecht. Ja, schneide ich auf eine halbe Stunde. Nächste Woche gibt es dann die Filmtipps endlich. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja. Aber an dieser Stelle sei gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an Marc, dass du wieder damit von der Partie warst nach deinem Urlaub. Schön, dass du zurück bist. Genau. Ja, ich freue mich auch, dass der Wagen durchgehalten hat und dass ich ohne Blessuren da durchgekommen bin. Ja, da freuen wir uns natürlich auch. Na? Und René, auch an dich vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und das Schlag den Rabspiel zur Seite gelegt hast für ein paar Stunden. Ja, liebe Zuhörer, Zuschauer, je nachdem, wo er uns hört. Ja, wir werden Stefan heute mal nicht ausbremsen. Ich will einfach mal sehen, wie lange er sich verabschiedet. Nein. Heute will ich es mal wissen. Genau. Und da helfe ich euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen. Tschüss. Genau. Tschüss. Doofkopf. 'Irgendwas ist doch immer' der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft. Verbindung wird überprüft. Wir sind live. Wir sind live zur Aufzeichnung. Moment, das muss ich selber mal gucken. 121. Irgendwas ist doch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Lass mal den Chef hier in die Mitte. Oh, da ist er. Der Chef. The one and only. Hello. Müssen wir eigentlich irgendwie ein Vorgespräch oder so führen, ne? Wir kennen uns. Attacke. Ja, wir legen einfach los. So wie immer. So wie immer. Du warst ja gar nicht bei der Resi dabei, du weißt gar nicht, worum es geht. Nee. Wir haben nämlich ein neues Ritual. Die Resi, die können wir ganz kurz machen, jetzt sofort, die ist in 3 Sekunden abgehakt. Weil sagt, was es gibt heute. Also ihr habt erstmal ein bisschen was aufzuarbeiten von der letzten Folge, da habt ihr ein paar Sachen verstreuen. Was ihr noch klären wolltet. Darauf warten die Hörer natürlich. Ach so? Versprochen ist versprochen und das wird auch nicht mehr gebrochen. Ach so, ich muss ja. Darüber hinaus mache ich natürlich einen umfassenden Urlaubsbericht. Ja, na, selbstverständlich. Gut, Mädels, wollen wir anfangen oder? Ja. Ja? Ja. Es ist Folge 121. Nichts. Das ist Marc mit relativ langen Haaren. Ja, ja. Am Samstag kommt die Wolle wieder runter. Ja, könnt aufhören, Team. Mich Bob Marley zu nennen. Gut, konzentriere ich mal ein bisschen auf die Arbeit, Stefan. Ich? Oh Gott, ey, 2 A4-Zettel. Ja, alle anderen sind doch blästestens vorbereitet. Ja. Geht's los? Feuer frei. Dann hier Ritual. Und 3, 2, 1. Podcast. Wow. Podcast. Machen wir mal so. Genau. Hätte ich das gewusst. Ja, da ist er nicht in den Club eingetreten. Darf er so? Darf er so. Ah, gutes Stichwort. Kommen wir gleich zu. René, sag mal A oder B? C. Nee, ich sag B. Natürlich. Okay, ja, Ulf, das hast du jetzt. Oh Gott. Begrüßung B kriegst du. Warte. Hier wird es halt laut, hier wird gleich ein Schloss aufgeschlossen. Nee, doch nicht. Okay. Ich habe euch gefragt, was das soll, aber René hat gerade eben gesagt, es wird laut und ich wollte ihn nicht wie einen Lügner dastehen lassen. Ah. Und ich habe gerade gedacht, hier ist ein Dampfer gelandet. Gelandet, okay. Wo denn? Okay, jetzt Stefan. Da gibt es so einen wunderbaren Sketch von Otto, das kam noch in die Outtakes. Alrighty. Und zwar hat er gezeichnet irgendwie, ist so ein kleiner Junge, der will über die Straße gehen und der geht dann auf die Straße und sagt, wenn man über die Straße geht, guckt man zuerst nach links. Und dann setzt er einen Fuß auf die Straße und dann siehst du, wie so ein Elefant von oben runterfällt auf den kleinen Jungen. Das war lustig. Nicht nur nach links und rechts geguckt. Ja, sondern man muss natürlich auch nach oben gucken, bei den vielen rumfliegenden Elefanten. Deswegen der Dampfer-Gag. Vielleicht ist immer das Schlimmste, dass man alle Witze erklären muss. Aber gut, ich kenne das ja schon. Genau. Ja, so. Dann kannst du ja gleich auch am Ende der Sendung mit den ganzen Witzen, die du erzählst, machen. Mit den ganzen Witzen, die du erzählst. So, ruhig jetzt, Jungs, es geht los. Doofkopf. So, wir müssen den Aufsager noch machen. Ach du je. Stefan, der Marc hat sein Dia-Projektor bei. Echt, mit seinen Urlaubsbildern. Mit seinem Urlaubsbericht. Wir können schon mal den Glühwein aufsetzen. Ja, und die Chips rausholen. Oh ja, ich fürchte auch. Und wollen wir mal einen ordentlichen noch machen? Ja, mach doch. Und dann kommt René mit dem Abbinder. Hä? Ich muss mir meinen Text selber ausdenken. Ja, natürlich. Das ist ein Scheiß. Dafür du bist doch ja schon bezahlen. Groß. Ja. Ah ja. Kann man so machen. Das stimmt, jetzt weiß ich die Einspielung. Ja. Ja, cool. So, jetzt runterzählen noch. Was? 5, 4, 3, 2, 1. Oder magst du lieber Prosecco? Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis in 2 Wochen. Ciao. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Montag anhören die Folge. Übrigens, bei Spotify. Unsere Mutti hat uns allen drei das Gleiche angezogen. Ja, wir könnten auch Polizisten sein. Oder eine Fußballmannschaft. Oder so. Na? Also, bis denn. Komm ins braune Team. Komm ins braune Team. Ja. Tschüss. Ins braune Team? Das kann man auch anders verstehen. So, was muss ich drücken? Ich drücke hier.